Hallo Chris. Ja, Chris. Ja, was wir denn? Haben uns heute hier versammelt, schon zum 5. Mal. Ist das so? Ja. Wie beim ersten Mal vor. Ja. Nein, ach so, es ist natürlich die 4. Sendung, offizielle, aber wenn man die 0. Ausgabe mit dazu zählt, dann haben wir uns hier zum 5. Mal versammelt. Ist ja gar nicht. Und ich sag dir eins, selten war ein ich habe das letzte Mal schon erklärt, dass ich hier so ein Themenroulette habe und selten gab es so viel Auswahlmöglichkeit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie voll meine Liste ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine 24-Stunden-Ausgabe wird. Ja. Könnte mir aber auch vorstellen, dass auf diese Idee vorher noch überhaupt niemand gekommen ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, nein. So, das mal am Rande. Nee, es ist eine lange, lange Zeit her, dass wir beide uns getroffen haben, um über die am schnellsten wachsende Sportart dieser schönen Erde zu sprechen. Nämlich über Mixed Martial Arts, im Speziellen über die UFC. Es waren wirklich eigentlich anstrengende 2,5 Wochen, möchte ich fast schon sagen. Wie hast du die Overdosis, Überdosis sagt man, glaube ich, oder? Overdosis ist fast... Das ist Dinglish. Dinglish, macht auch keinen Sinn. Also wie hast du die Überdosis UFC denn so weggesteckt? Wie war es für dich? Wie war es im Tunnel? Ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich von allen Events war ich jetzt nicht weggeblasen. Das ist kann man vielleicht, gut. Um zu Beginn von so einem Podcast das zu sagen, ist riskant, absolut. Aber natürlich das Highlight für mich, Henderson versus Pettis, da war ich ja hyped as fuck. Aber ich glaube, wie das dann ausging, da können wir dann später nochmal drüber reden. Aber wie ich das überstanden habe, gut, ich habe alle Events relativ süffig weggeguckt, aber den Ultimate Fight Night 28 Event, da weiß ich am wenigsten von, obwohl ich den mal als letztes gesehen habe. Da ist kannte da man bei dir hängen geblieben. Da kannte man auch viele Leute da, nicht. Kein, nee. Und dementsprechend, klar, das ist das Problem übrigens, was du gesagt hast, dass du von keinem Event weggeblasen warst, das ging mir genauso. Das ist das Blöde, weil ich glaube, es gab schon insgesamt jede Menge geile Fights, aber das verschwimmt in so einer Masse, in so einer riesen Masse an Kämpfen. Und zum Schluss kommt so ein Durchschnittsbrei raus von drei Veranstaltungen. Das ist für mich so ein bisschen das Eklige daran. Zum Beispiel ist mir wirklich die Fight Night 28 jetzt fast schon ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben, wobei es da einen richtig geilen Kampf gab. Also das ist, ich kann es ja auch mal direkt ansprechen, damit meine ich den Rafael Nadal gegen Thor Tröng-Kampf. Der war ja also unfassbar großartig. Ja. Aber trotzdem war halt auch viel langweiliger Mist dabei und zu Recht wurde auch häufiger die Frage gestellt, ob UFC da ein bisschen vorsichtig sein muss mit Fightern ins Geschehen werfen, die vielleicht noch nicht so weit sind. Und vielleicht noch nicht den Standard entsprechen, ein UFC-Fighter zu sein. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn die dann auf einen guten Fighter treffen und wirklich eigentlich nicht so direkt mitmachen wollen, sondern da nur wegrennen und sich verteidigen, wie es halt, sag ich mal, gerade noch so im Rahmen ist. Also wirklich nur die Deckung oben haben, keinerlei Angriffe zeigen. Das ist dann schon ein bisschen öde. Gab's leider ein paar Kämpfe. Ja, ich habe ja wie immer die Prelims mir nicht angeguckt. Deswegen auch Passi nicht gesehen. Ach, du hast die nicht angeguckt? Guck mal, da kann dir sagen, ich habe mir vom Facebook-Fight bis zum Main-Event von allen drei Events alles angeschaut. Ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Passi hätte ich mir gern angeguckt, aber ja, nee, habe ich dann auch gelassen. Wir sind ja jetzt erfolgreichster deutscher MMA-Podcast. Wir haben 10 Likes auf Facebook. Ja. Ich dachte, ich packe das jetzt mal zu Beginn einer Sendung, dass ich Verrückte dazu aufrufe, uns bei Facebook zumindest mal zu beobachten. Ihr müsst nicht gleich liken, aber ihr könnt zumindest mal uns beobachten, wie wir uns so verhalten. Ja. Und dann dementsprechend das Votum fallen. Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Aber wenn der Daumen nach unten ist, dann liked uns trotzdem, weil es kann ja nur besser werden. Ja, nee, dem stellen wir uns auch. Da sind wir wirklich hart im Nehmen. Im Prinzip ist es ja auch ein Daumen nach unten. Dreht einfach euren Screen um. Dann habt ihr auch einen Daumen nach unten. Wenn genau. So einfach geht's. Ja. Chris, du merkst vielleicht, dass ich ein bisschen betröppelt bin. Weil dein Hamster gerade weggesperrt wurde oder weil Sascha Bighead mit dir noch nicht Sex hatte? Er ist Sascha Bingham und ich habe ihr beim Sex zugeschaut. Aber ja. Es geht mir eigentlich um Benjamin Brinza. Ja, er ist ein hoffnungsvolles Talent, ein deutsches hoffnungsvolles Talent, das schon bald sein Debüt feiern sollte im Oktagon. Mhm. Und leider mussten wir vernehmen, dass die UFC sich von ihm distanziert. Grund sind Gerüchte darüber, dass der gute Benjamin dem rechten Gedankengut zugeneigt ist. Ja. Das ist insofern alles noch nicht so richtig bewiesen, weil Benjamin sagt, da gibt's einen Typen, der versucht schon seit Jahren mir ans Bein zu pissen und Gerüchte über mich zu streuen. Und da ist überhaupt nichts dran. Und er wird auch dagegen vorgehen, aber es sei sehr schwer, diesen Typen zu fassen, weil er unter falschen Namen sich im Internet rumtreibt und so. Also alles ein bisschen mysteriös. Die ganze Story brach auch schon vor 6 Wochen über die Welt hinein. Aber jetzt hat sie erst so ein bisschen ja den amerikanischen Kontinent erreicht und hatte zur Folge, dass die UFC den guten Benjamin erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, suspendiert. Also sie haben ihn noch nicht entlassen, weil Dana White sagt, es gibt diese Gerüchte. Wenn die Gerüchte sich bewahrheiten sollten, dann gar keine Frage, wird er sofort entlassen. Aber er möchte auch keine voreiligen Entschlüsse treffen, denn solange es nicht 100% bewiesen ist, möchte er diesem Jungen nicht seine Karriere kaputt machen. Ja. Und dann sagt der Dana White etwas, was mich wirklich nochmal so richtig zum Schaudern gebracht hat, nämlich, dass er eine Menge Anwälte hat, die er jetzt darauf angesetzt hat. Da musste ich noch an unsere Anfangszeiten kurz denken. An UFC Radio. Ach so, ja. Ja. Aber ich hoffe, dass das jetzt vom Tisch ist. Nee, aber es ist natürlich insofern meine Ansage, dass der Typ, also ich kenne ihn natürlich jetzt nicht, ich habe von dem vorher nie was gehört. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen gelesen, dass der sehr erfolgreich im Octagon hier in Europa war. Ich glaube 13-0 ist sein Rekord, ganz genau. Ist ein Welterweight Fighter und sollte eben sein Debüt jetzt bei der UFC feiern. Kommt aus Leipzig. Leipzig. Da wird es schwerer. Dann verhärten sich jetzt ein bisschen die Gerüchte. Ja, und vorgeworfen werden ihm eigentlich ganz konkrete Sachen. Und zwar soll er geholfen haben, via so ein Bestellservice Neonazi-Musik vertickt zu haben. Und außerdem mit den Gruppierungen, mit denen er so unterwegs ist, die werden auch eher so in die rechte Szene eingeordnet oder in der rechten Szene eingeordnet. Und dann ist er auch zumindest mal als Hooligan auffällig gewesen und befand sich da in dieser Hooligan-Gruppe, die man, glaube ich, du als Fußballfachmann, Chris, das muss man an der Stelle ja mal sagen, viele werden über MMA-Radio auf dich zum ersten Mal gestoßen sein und dann eben sich fragen, Mensch, wo kann man den noch hören? 4 Ecken, 2 Elfer, macht der Chris, ist ein Fußball-Podcast, da konnte man eigentlich vom Namen her überhaupt nicht drauf kommen. Und die Hooligan-Gruppe, von der man da spricht, das ist Szenario Lock. Also das ist ja bekannt, dass die wirklich, ich sag mal so, mit denen ist nicht, die haben auch so einen leicht rechten Ruf. Man muss da natürlich vorsichtig sein, denn ich kann es nicht belegen. Nicht automatisch, wer dann auch in so einer rechtsaffinen Gruppierung vielleicht nahesteht, ist ja automatisch dann auch rechtsradikal. Ne? Also nee, das muss nicht sein, aber wenn man natürlich weiß, dass es so Gerüchte gibt und man sich davon distanziert, dann hat man da ja eigentlich auch nichts zu suchen. Könnte man jetzt sagen. Fakt ist, Benjamin hat sich dazu auf Facebook schon am 1. August geäußert, hat gesagt, das sei Unfug. Ich habe das ja gerade eben alles ein bisschen zusammengefasst. Und jetzt werden ganz einfach mal so ein paar Anwälte der UFC das Ganze überprüfen und dann entscheiden, ob sie der Meinung sind, nee, der Junge hat, es ist ja möglich, dass er sich gewandelt hat. Dass er ja mal ein Hooligan war, das bestreitet er ja gar nicht. Aber er sagt, er hat sich gewandelt, er hat an Seminaren teilgenommen, um seine Aggressionen besser im Griff zu halten. Und ja, ich denke mal, dass die Sportart Mixed Martial Arts da auch noch dazu beiträgt, dass es sich da ein bisschen abreagieren kann. Ja, letzten Endes bin ich wirklich gespannt, wie die UFC sich dann entscheidet. Ob sie sagen, wir haben heute leider kein Bild für dich, oder ob es weitergeht mit dem Mann. Also interessant ist, ist ein Recall oder nicht? Ja. So sieht's aus. Ich habe auf Facebook mal so ein bisschen rumgeguckt, sein Facebook-Profil durchgesucht nach Anhaltspunkten, nach Hakenkreuzen oder so. Und also er wirkt auf mich wie ein ganz normaler Junge. Er trainiert zum Beispiel auch mit Polen zusammen und so. Es sind ja so Indizien, ja. Also ja. Ich würde jetzt mal sagen, ein Hardcore-Rechter, obwohl man weiß es nicht, so einfach kann man es dann sich auch nicht machen. Man kann nicht sagen, ein Hardcore-Rechter würde niemals mit Polen trainieren, ist wahrscheinlich auch Blödsinn. Es ist einfach, man weiß nichts. Und deswegen heißt es mal abwarten. Siehst du auch so, oder? Das sehe ich absolut genauso. Erstmal muss man natürlich horchen. Was wird da gequatscht? Was ist da dran an der Sache, dass das ein Neo-Nazi ist? Aber da muss man definitiv dranbleiben. Aber wenn es sich wirklich bewahrheitet, dass er vielleicht mal bei dieser Hooligan-Geschichte war und sich dann gewandelt hat und kein Rechtsradikaler ist, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, Junge, so, wir alle werden älter. Denkende Menschen ändern ihre Meinung. Das ist auch ein schöner Satz, den ich gerade gesagt habe, muss ich mal nochmal sagen. Und da muss man auch einfach sagen, Junge, scheiß Vergangenheit vielleicht gehabt, aber weiter geht's. Weiter geht's. Absolut. Ab ins Oktagonäschen. Solange nicht sowas passiert wie damals bei Strikeforce, dass dieser Typ mit White Power über den Bauch tätowiert. Ach, der war auch schön. Das war das Erste, was du mir mit mal geschickt hast. Ja, das war genau. So habe ich mich praktisch bei dir vorgestellt. Ja, ich bin der Ricky und das sind meine Sportarten. das ist mein Lieblingsfighter. Ja. Und dann wusstest du, okay, ist eine dumme Sau, aber ich habe gerade keinen anderen, mit dem ich über Wrestling reden kann. Tja, so geht das immer los. Ja, also wir werden das natürlich jetzt so ein bisschen verfolgen. Und sobald es da was Neues gibt, werden wir euch darüber in Kenntnis setzen. Hoffen wir mal, dass sich's nicht bewahrheitet, aber sieht nicht ganz so gut aus. Eine andere interessante Sache. Die MMA-Radio-News. Was? Wann kommen eigentlich die MMA-Radio-News täglich? Täglich? Täglich mache ich überhaupt nichts mehr, außer atmen. Ach. Das ist das Einzige, was ich mir für täglich noch in den Kalender geschrieben habe. Aber alles andere lasse ich geschehen. Ich gebe mich einfach hin. Mein neues Lebensziel ist einfach, mit Sascha Bingham Sex zu haben. Ja. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen, ich habe Sascha Bingham beim Sex beobachtet. Mhm. War das schön. Wie oft? Oh, mehrfach. Dreimal und einmal hat sie ihm nur einen runtergeholt. Ich google jetzt mal Sascha Bingham in Action. Okay, aber vielleicht hörst du mir ganz kurz zu, weil noch eine interessante Geschichte hat sich zugetragen in den letzten Tagen und die betrifft mit einem der größten MMA-Fighter ever. George St. Pierre, oder wie wir natürlich zu ihm sagen dürfen, Georg Petermännchen. Ja. Der hat ja bald seinen großen Kampf gegen Johnny Hendricks. Es geht natürlich um den Titel und das Ganze findet endlich mal in Las Vegas statt und nicht in Toronto, was mir auch gefällt. Und da muss ich einleitend vielleicht mal, wir wollen ja der Podcast sein, der insbesondere neue Fans abholt. Apropos, ich mache nochmal einen kurzen Schwenk zurück. Ich habe mir diese Woche mal Schlagkraft angehört. Keine Sorge, ich bash niemanden, immer mit der Ruhe. Ich kann mir schon vorstellen, wie die ein oder andere mit den Hufen scharen. Das heißt jetzt shooten bei den Kids. Shooten, weißt du das? Okay. Ja, noch shoote ich nicht. Nee, Quatsch. Also ich habe mir das mal angehört und das ist schon sehr, sehr fundiert, was die da vom Stapel lassen. Und ich als doch ja schon sehr viel konsumierender UFC-Fan musste sagen, das ein oder andere ist mir fast zu Meta. Also ja. Deswegen, wir wollen der Podcast sein, der die Jungs abholt, die, sag ich mal, jetzt erst zu MMA und natürlich insbesondere zur UFC finden. Wir wollen euch begleiten, wenn es dann hoffentlich 2014 heißt, UFC in Deutschland. Wir sind der MMA-Podcast, der noch Mensch geblieben ist. Ganz genau. Wir sind letzten Endes sind wir eure große Schwester, die euch erklärt. Niemals Sascha Bingham naked googeln sollen. Das hätte man nicht machen sollen, nein. Du machst mich auch schon wieder ganz nervös. Aber kommen wir zurück zu der Geschichte. Also, du kannst dich erinnern, den letzten Kampf von George St. Pierre gegen Diaz. Ich überlege gerade, ob es Nick Diaz war. Ja, genau, es war Nick Diaz, weil ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob es Carlos Condit war, aber der war das davor. Natürlich völlig falsch. Ultra-Fans wie ich, die wissen, dass die White Power auf dem Bauch tätowiert haben. Oh, Chris. Ui. Gott sei Dank haben wir keine Hörer. Ganz dünnes Eis. Leider sind die wir haben, das sind die ganz, ganz große Füchse. Hast du doch gemerkt bei der UFC-Radio-Geschichte. Das sind fast schon Fuchsien. Fuchsien. Kennst du die Pflanze? Ja. Da merkt man auch wieder, dass ich einfach ein Zartbeseiteter bin, ja. Und nicht nur, ja. Du hast einen grünen Daumen, absolut. Ich habe einen grünen Daumen. So, und der Nick Diaz hat damals schon so Andeutungen gemacht, dass George St. Pierre doch das ein oder andere Mal von diversen Organisationen, die so für die Kontrolle von Doping zuständig sind, bevorzugt werden könnte und dass man auch bei den Weigh-ins ein Auge zugedrückt habe, obwohl George St. Pierre das Gewicht, Georg Petermännchen, ihr wisst Bescheid, das Gewicht nicht erreichen konnte, dass er hätte da auf der Waage anpeilen müssen. Kann man das so sagen? Ja, kann man, denke ich mal, so sagen. Also es gab da so ein paar Gerüchte. So, jetzt folgendes. Jetzt wollte George St. Pierre wollte allen beweisen, wie sauber er ist. Und er hat gesagt, pass mal auf, lieber Johnny Hendricks, vor unserem nächsten Kampf lassen wir uns von WADA beide testen. WADA, das wird jetzt interessant. Es gibt nämlich zwei WADAs. Es gibt einmal die WADA, die wird vorne mit V geschrieben. Mhm. Und es gibt einmal die WADA, die wird vorne mit W geschrieben. Die könnte man kennen. Das sind die Jungs. Das ist die Weltdopingagentur, ne? Das sind genau, die verkaufen das Zeug. World Anti-Doping Agency, ganz genau. Das sind die zum Beispiel bei den Olympischen Spielen auch testen. Ja. Und dann gibt's eben halt noch die WADA mit V. Das sind die, jetzt pass auf, Voluntary Anti-Doping Association. Also, ist ein bisschen verwirrend. Deswegen kann sein, dass ich dann immer WADA mit V und WADA mit W sagen muss. Also, GSP wollte das Ganze über die WADA-Geschichte mit V machen. Mhm. Und hat Johnny Hendricks sogar zu diesem Dopingtest eingeladen, weil der kostet natürlich Geld. Und hat gesagt, er zahlt dafür. Schön. Und Johnny Hendricks hat dann sich gedacht, naja gut, dann können wir das ja machen. Und hat kurze Zeit später festgestellt, dass der gute Georg Petermännchen mit den Jungs von WADA mit V einen Deal hat. Denn nur kurze Zeit später erschien er auf dem offiziellen Magazin von WADA mit V und hat da Werbung betrieben. So. Und dann hat natürlich der Johnny Hendricks gesagt, Moment, ich lege doch jetzt hier nicht meine komplette Karriere in die Hände einer Organisation, die offensichtlich irgendwie Business hat mit meinem Kontrahenten. Und die wahrscheinlich auch Interesse daran hat, weiterhin mit dem Welterweight-Champion Business zu haben und nicht mit dem, der gegen den Welterweight-Champion verloren hat. Das ist ja eine perfide Tour. Das ist eine sehr perfide Tour. Hätte ich gar nicht eingeschätzt. GSP hat natürlich gesagt, nee, wir haben kein Business. WADA mit V sagt auch, nö, wir haben kein Business. Das ist alles nur so mehr oder weniger ein ganz, ganz dummes Missverständnis. Aber das sieht erstmal komisch aus. Und Johnny Hendricks sagt klipp und klar, er hat kein Problem. Er macht jeden Dopingtest. Morgen können wir sofort einen machen bei ihm. Zum Beispiel mit WADA mit W. Aber die Aktion mit WADA mit V läuft nicht. Weil er dem Laden halt einfach nicht vertraut. Mhm. Jetzt hat man sich wohl darauf geeinigt, dass die Sache mit WADA mit V jetzt erstmal vom Tisch ist. Wie macht denn so eine WADA ein Magazin? Ja, vielleicht ist das so eine Informationsbroschüre. Eine Broschüre oder was? Wie die Apothekenrundschau vielleicht? Ja, man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es da wirklich so eine Broschüre. Ich habe das Heft ja selber nicht gesehen. Deswegen kann ich dir jetzt natürlich nicht dazu sagen, über was da informiert wird. Man könnte auch meinen, dass das gar nicht so interessant ist. Aber die Tatsache an sich, dass da eben vorne drauf der Typ ist, den man untersuchen sollte eigentlich, ist natürlich schon, ist schwierig, weil sie verlieren ja auch an Reputation, wenn ihr Aushängeschild plötzlich, wenn dem nachgewiesen wird, dass er dopt. Ja. Das ist ja auch für die nicht so ganz schicklich. Deswegen, ich kann verstehen, dass Johnny Hendricks da ein bisschen hippelig wird, als er das gehört hat, und die Geschichte aufgeflogen ist. Wie gesagt, Johnny Hendricks hat auch in einem Interview nochmal gesagt, das fand ich sehr interessant, ihm ist es scheißegal, ob George St. Pierre dopt oder nicht. Er will gegen den besten George St. Pierre kämpfen. Ihm ist es total Titte, unter welchen Voraussetzungen er wird ihn besiegen. Fertig. Ja. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, die schon lange so im Raum steht. Die UFC hat schon so ein bisschen ein Problem mit dem Doping-Zeug. Ein Grund ist natürlich, dass es keine unregelmäßigen Dopingkontrollen gibt. Sprich, du weißt im Endeffekt, wann du getopt wirst, weißt du, und wann du kontrolliert wirst. Und es gibt praktisch nicht sowas wie Bing Bang, machen Sie mal hier Pipi rein, sondern alles. Wie bei den zum Beispiel Bundesligaspielern, da müssen sie immer angeben, wo sie sind. Die Bundesligaspieler, und können auch halt dann, wenn sie gerade beim Griechen mal so einen schönen Griechen-Hermes-Teller wegbrettern, kann die Dopingkontrolle kommen. Ja, wobei das ja bei dem Fußball auch nochmal eine Story eigentlich für sich ist, was da so alles abgeht. Mhm. Da empfehle ich das ARD-Radio-Feature zum Thema Doping im Fußball, was man da so mitbekommt. Ich glaube, da könnt ihr bei 4.12 nochmal eine gesonderte Sendung drüber machen. Das ist hochinteressant. Ja. Also Fußball würde ich jetzt nicht unbedingt als cleanen Sport ausweisen. Da ist schon einiges im Argen. Aber bleibt mal kurz bei der Geschichte. Jetzt gab es wohl mal Anstrengungen seitens der UFC, dass man eine eigene Doping-Kontrollgeschichte irgendwie ans Laufen bringt. Ähnlich wie die Drug Policy der WWE, oder? So in die Richtung geht das, ganz genau. Aber auch da scheint es wohl an Kosten zu scheitern, wenn ich das richtig verstanden Was? Habe. Naja gut, du musst halt sehen, du hast dann knapp 400 Fighter, die du ständig irgendwie kontrollieren musst. Und die Untersuchungen sind schweineteuer. Also ich habe das jetzt erst gelesen bei der WADA-Geschichte mit V, das waren wirklich immense Summen, also für die beiden Jungs. Also entweder waren es 5.000 Euro oder 20.000 Euro. Was pro Person? Ich glaube, zusammen war das. Aber ich habe bald einige Zahlen gesehen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es jetzt 20 oder 5.000 Euro waren. Aber ich finde, selbst wenn es nur 5, gehen wir mal von 5.000 Euro aus, also 2.500 pro Person, das ist schon eine Ansage. Weißt du? Ja. Und die UFC müsste das halt, eigentlich hat die UFC ja keinen Bedarf daran. Also eigentlich müsste es ja Bestrebungen von der Athletic Commission geben, zum Beispiel von der Las Vegas Athletic Commission, die ja auch dann die Referees stellen und Punktrichter und so weiter. Kurz, hätte man jetzt auch fast im Kopf machen können. Wenn $2,500 pro Fighter? Oder was? Wie gesagt, wir gehen mal vom Untersten jetzt aus. Und sind bei 400 Leuten? Ach, du meinst, das jetzt hochzurechnen? Ja gut, ja. Aber wenn es eigentlich nicht dich betrifft, als sie sind der Veranstalter. Und eigentlich müsste doch die Kollegen, die auch die Referees stellen und Punktrichter stellen, die müssen doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass der Sport clean ist. Haben sie ja auch. Es gibt ja Dopingkontrollen nach Fights. Das ist ja alles okay. Aber das wissen ja die Kämpfer. Deswegen ist es ja besonders verwunderlich, wenn da so Kandidaten wie Alistair Overeem erwischt werden mit Testosteronüberschuss oder Nick Diaz mit, keine Ahnung, 35 Gramm reines Marihuana in den Venen. Also, Gott, jetzt kommt hier so ein Hubschrauber. Ich ganz man könnte Chris, das doch aber wenig... Chris, was denn? Die schwarzen Flüsterhubschrauber kommen, glaube ich, jetzt. Was? Nur weil ich gesagt habe, dass... Nur weil ich einen Gag über scheiß Nazis gemacht habe? Bin mir nicht sicher. Um das nochmal klarzustellen, Nazis, geht euch mal schön ins Knie ficken. Aber man könnte doch so eine Art machen, dass man vielleicht die 400 Leute nicht abchecken kann 24/7. Das kann man ja verstehen. Das sind bei $2,500, Euro, wie auch immer, Yen. Bei 400 Mann sind das 1 Million Eier dann. Man kann doch aber sowas einführen, dass man vielleicht stichprobenartig unangemeldete Tests macht. Weißt du, was ich meine? Und wenigstens so eine Grund... Unangenehmheit zu streuen im Roster, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Wenn man sagt, wir machen im Monat 20 Tests, irgendeine Zahl jetzt rausgehauen. Die machen wir bei Alistair Overeem dann unangekündigt, ne? Und die müssen alle agreeen. Hier, wenn du bei uns fighten willst, dann kann es sein, dass wir dich mal testen. Da kann es sein. Und dann fahren sie halt 20 Leute mal los im Monat und dann testen sie mal den Fighter Nummer 350, ja, der ganz weit unten ist im Roster, und von mir ist auch ein Georg St. Peter-Männchen oder ein Alistair Overeem, der ja schon mal aufgefallen ist. Also da könnte man ja so eine Art, ja, so ein bisschen... Ich glaube, die schon mal aufgefallen sind, die sind sowieso nicht davor gefeit, auch mal überrascht zu werden. Meine, so etwas mal vernommen zu haben. Aber ich verstehe natürlich deinen Ansatz. Nur offensichtlich scheint da das Interesse seitens der UFC nicht allzu groß zu sein, denn das könnte man ja wirklich relativ schnell umsetzen. Mhm. Sage ich jetzt mal. Und das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Was natürlich dem Sport auch so ein bisschen einen negativen Beigeschmack beschert und hinterlässt dann natürlich auch. Also ich würde es auch gut finden, wenn man sagt, hier, wir machen das auch nicht selber, sondern wir nehmen das Geld, weil genügend verdienen sie ja, und lassen WADA mit W. Das ist eine angesehene Doping-Untersuchungsorganisation, die wie gesagt auch bei Olympia die Tests macht. Wir lassen die da auf unsere Fighter los, und es könnte sein, dass sich das Ganze nach anderthalb Jahren schon relativ von alleine säubert, weil umso mehr es solche Tests gibt, umso größer wird natürlich auch die Sorge der verschiedenen Kämpfer, dass sie jetzt erwischt werden können. Und es werden welche erwischt werden, und letzten Endes sind ja manche da auch so brezeldoof, dass die, wenn sie dann den Job verlieren bei der UFC, wirklich vorm Nichts stehen. Also Redest du gerade über Alistair Overeem? Ja, der hat auch schon gesagt, da kommen wir nachher dazu. Ist gar nicht mehr so lange hin. Ich mag den Jungen, ja. Ja, da wirst du dich noch freuen. Hab ja schon was angeteased. Im Laufe der Woche mal. Vielleicht erinnerst du dich. Nee. Okay. Also ich bin gespannt, wie das Ganze sich jetzt, ob das Ganze jetzt so ein bisschen mehr wieder diesen Fokus auf diese Doping-Geschichten und vor allen Dingen auf diese Tests festnagelt, möchte ich fast schon sagen. Weil es gab mal, ich glaube so Ende, Mitte letzten Jahres, gab es auch mal so eine Zeit, da gab es relativ viele Marihuana-Fälle, Testosteron-Fälle in der UFC. Und da wurde dieses Thema plötzlich ein bisschen interessanter. Aber das ist wieder vollkommen von der Bildfläche verschwunden und man spricht nicht mehr darüber. Und ja, also ich finde, da kann die UFC noch definitiv sich verbessern und die Tests, also hauptsächlich einfach mal solche Überraschungstests einführen. Also das würde ich wirklich gut heißen. Ja, finde ich auch gut. Dass man natürlich alle nicht abdecken kann, ist... Bevor wir jetzt mal zu den Kämpfen an sich kommen, oder vielleicht, ich habe noch ein paar Kämpfe, die angekündigt wurden, wollte ich dich mal was fragen. Und zwar, also ich fange erstmal mit einem Thema an, was wir relativ schnell abhandeln können. Und zwar ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass es einen neuen Kamera-Angle gibt. Ja, großartig. Auf dem Octagon unten drauf, richtig, ne? Unten drunter, genau. Ground Side halt. Ja, also praktisch so auf Höhe der Octagon-Matte. Genau. Liegt praktisch der Kameramann und glotzt da durch so ein kleines Guckloch. Ah, der guckt da, glaube ich, durch kein Guckloch, sondern wenn die Kamera doch ganz dicht an diesem Maschendraht ist, dann wird das doch transparent. Das ist wahr. Für die Kamera. Wenn du hintere Sachen an schärfer machst, wird das vordere ja durchsichtig im Prinzip. Der kennt das nicht von Hell in a Cell. Der kennt es nicht von Hell in a Cell, ja. Aber es ist ein toller Kamera-Engel, oder? Super! Affengeil! Find ich auch. Zum ersten Mal bei der Fight Night, ne? Ich glaube auch. Ich glaube bei UFC, bei den Fox Sports One-Geschichte, da kam es zum ersten Mal. Und ich finde diesen Kamera-Engel wirklich toll. Dana hat auch gleich mal auf Twitter verlautbaren lassen, er liebt diesen Kamera-Engel, diesen neuen. Und ich finde ihn auch so hervorragend. Ich, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, den ganzen Kampf zu gucken. Ja, oder? Das ist so toll. Auf der App eine, wie bei Sky Formel 1, dass man da vielleicht switchen kann. Das wäre vielleicht auch cool. Man kann doch auf der App die Kamera-Angles switchen. Oh nee, Quatsch, das geht bei der Web-App. Bei der Web-App kannst du ja oben aufs Octagon drauf gucken. Ja, wenn du auf UFC TV gehst, dann kannst du es. Ja, aber genau. Ich glaube, du kannst nicht diese Ground-Camera machen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt. Aber kann schon gut sein, dass es. Aber der Angle ist großartig. Das wollte ich zum einen sagen. Super. Und dann ist ja was aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe, der ein oder andere neue UFC-Fan könnte damit ein bisschen verwirrt werden. Und vielleicht du auch, Chris. Und zwar, seit einiger Zeit werden Las Vegas-Odds, also diese Betting-Lines, unten eingeblendet. Ja. Mhm. Minus 400 zum Beispiel oder plus 200. Vegas-Odds steht da ja nur, ne? Vegas-Odds. Zum Beispiel, genau. Ja. Und da habe ich mir gedacht, es wird nicht jeder wissen, was das jetzt genau bedeutet. Naja, man kann es sich ja denken. Wer da der Favorit und wer da nicht der Favorit? Ja, das schon, klar. Aber was es an sich genau bedeutet, das wollte ich jetzt an der Stelle mal erklären. Mhm. Dachte ich als Transferleistung unseren neuen UFC-Fans. Ja, bitte. Also wenn ihr unten lest, wir nehmen gerade mal die zwei Beispiele, die ich schon gemacht habe. Wir haben den Kampf George St. Pierre gegen Johnny Hendricks. Bleiben wir mal dabei. Dann ist George St. Pierre der Favorit mit minus 400 und Johnny Hendricks ist eben der Underdog mit plus 200. Was bedeuten diese Zahlen? Das ist ganz einfach. Wenn George St. Pierre, wenn bei ihm diese minus 400 stehen, bedeutet das, man muss Minimum $400 setzen, um $100 gewinnen zu können. Verständlich? Ja. Also, wenn ihr $100 gewinnen wollt mit George St. Pierre, müsstet ihr $400 Einsatz aufwenden, dann könnt ihr 100 gewinnen. Bei der Plus 200 Geschichte für Jimi Hendrix zum Beispiel ist es natürlich einfacher. Wenn ihr $100 setzt, dann könnt ihr 200 gewinnen, bekommt also dann $300 raus. Ich dachte, das kann man an der Stelle auch mal kurz erklären, weil vielleicht nicht jeder diese etwas komische Art von Wetten kennt, wie das eben in Las Vegas auf Kämpfen geschieht, weil ich glaube, in Deutschland wird das ja eher mit einer Quote angegeben, also genau. Mit diesem, keine Ahnung, wenn Klitschko kämpft, was wird das dann für eine Quote sein? 1,03 oder sowas? Ja. Ja, also das ist ein bisschen anders, aber ich denke mal, das ist schon okay, dass wir das hier an der Stelle mal erklärt haben, oder? Ich auch, aber ja, gut, leicht verständlich. Ich finde aber jetzt auch unsere Quote jetzt auch nicht verkehrt, so wie wir das machen. Ja, ja, wird beide seine Vor- und Nachteile haben. Ja. Denke ich mal. Ist natürlich, der Vorteil ist natürlich, finde ich eigentlich bei der Las Vegas-Geschichte, dass du mit einem Underdog bedeutend, also die Chancen, Geld zu gewinnen, finde ich ein bisschen besser. Weil oft gibt's dann halt wirklich so ganz komische Betting-Lines, sage ich jetzt mal, wo ein Underdog wirklich dasteht mit plus 350 oder plus 450. Mhm. Und wenn man das jetzt umlegt, dann wäre das ja eine Quote von 4,5, oder? In Deutschland. Wahrscheinlich. So. Und die sind doch relativ selten, finde ich. Also, dass man das mal so sieht. Aber in der UFC, finde ich, kommt das relativ häufig vor, dass plus 350 irgendwo steht oder plus 400. Deswegen denke ich, vielleicht kann man mit dem Underdog schneller mal eine Mark machen in Las Vegas. Wenn er denn dann gewinnt. Ja, ich finde aber auf Kampfsportarten, ich persönlich tippe auf Kampfsportarten nicht. Ich finde es geil, aber ich habe mich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht darüber informiert, ob man in Deutschland irgendwo auf UFC-Kämpfe wetten kann. Vielleicht hat das B-Win, die haben ja alles, ne? Jede Sportart. Ich glaube UFC nicht. Oder MMA im Allgemeinen. Aber es gibt... jetzt habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Es gibt eine relativ große, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, es gibt eine relativ große Seite in den USA, da gucke ich manchmal auch. Aber ich bin jetzt 30 Sekunden weg, ich muss mal Licht anmachen. Ja, man braucht es ja nicht fast nicht erzählen. Ich weiß aber natürlich jetzt auch nicht, ob man, wenn man aus Deutschland wettet, dann seinen Gewinn da auch ausbezahlt bekommt. Deswegen, ja, vielleicht bringen wir den Chris mal dazu, 400-500 Euro irgendwo zu setzen und dann sehen wir ja, ob er das Geld wieder bekommt. Stimmt's das? Ich bin wieder da. Gut, dann mache ich noch ein paar Hausaufgaben, Hausmeisteraufgaben. Und zwar wurden ein paar Kämpfe festgesetzt. Ich werde jetzt mal ein paar hier verkünden, die jetzt vielleicht euch gar nicht so sehr was sagen. Ich kann dann noch kurz was dazu sagen. Zum Beispiel geht's los, UFC 166. Jeremy Larson trifft auf Charles Oliveira. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht mit reingenommen, die Geschichte. Warum habe ich es gemacht? Da gab es eine relativ traurige Nachricht. Matt Grice, der hat nämlich einen schweren Verkehrsunfall diese Woche, am Sonntag steckte der in einem schweren Verkehrsunfall, liegt im Koma, ihm geht's überhaupt nicht gut. Der sollte eigentlich gegen Jeremy Larson kämpfen und Charles Oliveira sollte eigentlich gegen Esteban Payan kämpfen, aber es muss aus normal verletzten Gründen absagen, deswegen wurde dieser Kampf geändert zum Jeremy Larson gegen Charles Oliveira Kampf. Ganz kurz nochmal zu Matt Price, da soll es wohl wirklich nicht gut aussehen, seine Frau hat ab und zu mal was verlautbaren lassen, ein Kumpel von ihm schreibt relativ viel auf Twitter, dass er wirklich, also von den Ärzten ins Koma gesetzt wurde und auch überhaupt noch gar nicht reagiert. Also man weiß noch nicht so richtig, wo das hingeht. Könnte man so ein bisschen vergleichen mit der Geschichte von, wie ist der Hoffenheim-Spieler? Vucevic? Ja, Vucevic, ganz genau. Boris Vucevic. Mit dem richtig spricht man ihn aus, wie ich es gerade gesagt habe übrigens. Ja, klar, ist richtig. Aber da ich es so nicht kenne und auch nicht kann, lass ich's. Ja. Gut. Also so ähnlich. Drückt mal die Daumen, dass da das Ganze ein gutes Ende nimmt. Deswegen habe ich den Kampf mal mit reingenommen. Einen deutlich interessanteren Kampf, finde ich, werden wir am 26.10. in Manchester mitverfolgen können. Das ist ja Europa, betrifft vielleicht den ein oder anderen Zuhörer auch. Vielleicht fährt einer dahin. Denn da trifft Andy Ogle auf Cole Miller. Und Andy Ogle könnte man noch kennen von Ultimate Fighter. Da war das der Engländer mit dem etwas leicht verschobenen Gesicht, sage ich jetzt mal. der aber wahnsinnig sympathisch rüberkam und auch einen ziemlich aggressiven Kampfstil an den Tag gelegt hat, der sollte eigentlich bei Fox Sports One, bei dem Debüt, gegen Conor McGregor antreten, hat sich dann aber verletzt, trifft jetzt auf Cole Miller, wird wahrscheinlich eine große Sache. Jetzt hole ich den Chris wieder mit ins Boot, denn zwei Mädels wurden ebenfalls zum Kämpfen animiert, und zwar bei Fight for the Troops am 6.11. Ja. Und dabei handelt es sich um die großartige Liz Carmouche, und die trifft auf Alexis Davis, die Nummer 5 gegen die Nummer 6 aktuell im The Marine, ne? Oder wie heißt Liz Carmouche? Das ist irgendwie sowas. Ja, also sie ist doch aber Marine gewesen, ne? Sie war Marine, absolut richtig. Ja. Das stimmt. Und die treffen aufeinander. Und wenn wir schon bei Frauen sind, ebenfalls bei Fight for the Troops, trifft Amanda Nunes, das war die Kollegin, die unsere deutsche Panzerin, oder wie heißt sie nochmal? Das ist so peinlich. Shaila Gaff. Ja, German Tank heißt die. German Tatsächlich, Tank, genau. Es ist so peinlich. Die unsere deutsche Panzerin also zusammengedroschen hat. Die trifft auf Jermaine zusammengedroschen hat. Sie hat sich aber doch sie wurde zusammengedroschen. Tut mir leid. Ja, siehste. Die trifft auf Jermaine de Ramdeny. Das ist die Holländerin, die relativ große Holländerin. Die hast du, glaube ich, auch schon gesehen. So eine mit so Locken. Aber ich muss noch mal kurz was sagen, weil wir vorhin über Drogen gesprochen haben. Liz Carmouche, da muss man, glaube ich, mal nachgucken. Wieso? Muss man mal nachgucken. Kennst du noch die Geschichte von Sonjay Dutt? Nein. Wo der auf einmal aussah wie das Michelin-Männchen. Ist 1,3 Meter groß gewesen, aber hätte wahrscheinlich einen Tanker mit einem kleinen Finger ziehen können. Der hatte auch so Pickelchen überall. Und dann wurde der auch gebastelt. Und das hat Liz Carmouche auch. Ja, aber es gibt auch Menschen, die einfach nur unreine Haut haben. Vielleicht hat sie gekämpft, als sie ihre Tage hatte. Ja. Das müsste man aber mal überprüfen, Chris. Habe ich das richtig verstanden, dass du dich dafür bereit erklärst? Nein, Liz Carmouche würde ich nicht überprüfen, ob die ihre Tage hat. Ja, interessant sind die beiden Kämpfe deswegen, weil, wie gesagt, Liz Carmouche Nummer 5, Alexis Davis Nummer 6 aktuell bei den Damen in der Bantamweight-Weltrangliste, möchte ich sie mal nennen. Und Amanda Nunes ist auf Platz 7 und Jermaine de Ramdeny ist auf Platz 8. Sprich, die Gewinnerinnen der beiden Kämpfe, die würden, denke ich mal, schon einen relativ großen Satz machen. Ja. Und könnten möglicherweise dann Gegnerinnen für den Sieger Misha Tate gegen Ronda Rousey werden. Also vielleicht noch nicht so schnell, aber definitiv mal 2014 sind für mich... Kann gut sein, dass die Sieger dann daraus eventuell einen Number-One-Contender-Fight machen. Das ist möglich. Es kommt mit Sicherheit darauf an, wie die Siege zustande kommen. Also Liz Carmouche, fand ich, hat in ihrem letzten Kampf, das war okay, aber jetzt nicht dominiert. Amanda Nunes fand ich beeindruckend. Misha Tate hat doch auch Liz Carmouche hat doch auch einen guten Job gemacht gegen Ronda. Ja, gut, aber hat es halt verloren. Deswegen ist es halt immer schwierig. Der Kopf war fast abgeschraubt von ihr. Was? Der Kopf von Ronda war ja fast abgeschraubt, wenn du dich noch an die erinnern kannst. Also sie war kurz davor. Naja, aber sie war halt nur kurz davor. Und so. Du weißt ja, wie die UFC ist bei Rematchen. Da muss schon was Besonderes vorfallen, dass die diesen Kampf dann nochmal zeigen. Jedenfalls in relativ überschaubarer Zeitdistanz. Also die haben ja jetzt gegeneinander erst Anfang Januar gekämpft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Anfang 2014 oder auch Mitte 2014 Liz Carmouche schon dann nochmal Gegnerin für Ronda Rousey werden könnte. Ich denke, da gibt's noch andere. Aber der VfB spielt ja gerade. Die da eine Möglichkeit hätten. Das interessiert mich ehrlich gesagt fast gar nicht. Da gibt's andere Sportarten, die finde ich interessanter. Zum Beispiel, dass Nate Diaz zurück in den Oktagon steigen wird. Und zwar bei den Ultimate Fighter Finale am 30.11. Genau. Da trifft er auf Gray Maynard. Das ist auch wieder aus meiner Sicht eine richtig interessante Sache. Nate Diaz ist ja auf Platz 7 im Lightweight-Business. Und Gray Maynard auf Platz 4. Gray Maynard hat ja seinen letzten Kampf verloren und war da ein bisschen upset, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, dass das eine große Chance für die beiden jetzt ist, nochmal nach oben zu, in Satz nach oben zu machen. Fand interessant übrigens den Tweet von Nate Diaz. Nee, ich glaube, doch, es war Nate Diaz, der nach dem Sieg von Anthony Pettis getweetet hat, Scheiß auf Maynard, ich will Pettis. Das fand ich gut. Fand ich sympathisch. Aber Nate Diaz gegen Gray Maynard ist für mich ein interessanter Kampf. Sollte Gray Maynard gewinnen, oder sagen wir mal anders, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Gray Maynard gewinnt, dass er auf Benson Henderson treffen könnte. Mhm. Number One Fight oder was? Nee, Number One Fight kannst du vergessen. Benson Henderson ist erstmal raus, solange Anthony Pettis. Naja, vor allen Dingen ist der Pettis erstmal raus. Naja, wie lange weiß aber noch keiner. Ist noch keine Hiobsbotschaft. Also es ist nicht so schlimm, wie es aussah. Oder wie man vielleicht hätte denken können. Deswegen abwarten. Aber Anthony Pettis wird in naher Zukunft nicht auf Benson Henderson treffen. Das Ding ist erstmal durch. Mhm. Ich denke, Gilbert Melendez, TJ Grant sind da jetzt Kandidaten, die sich durchaus Hoffnung machen können. Josh Thompson mit Sicherheit auch. Und dann eben auch ein Gray Maynard oder Nate Diaz. Aber da ist natürlich dieser Kampf ganz entscheidend. Also der ist richtungsbestimmend für die beiden Jungs. Hast ja, also zumindest Nate Diaz hast du ja schon gesehen. Mhm. Und der hat unter anderem gegen Josh Thompson zuletzt verloren. Davor gegen Benson Henderson. Also der ist hier in der Bringschuld. Und auch Gray Maynard sah in den letzten Kämpfen nicht überdramatisch gut aus. Hast du den schon mal gesehen? Wen denn? Gray Maynard? Nein. Noch nie? Ich glaube noch nie, ne? Der hat seinen letzten Kampf verloren. Genau, das war dieser Number-One-Kampf, der eigentlich dafür gedacht war, Benson Hendersons nächsten Gegner zu küren. Und da hat TJ Grant gewonnen. Genau so war's. Und das musste ich nämlich gerade mal überlegen. Ja, und ja, der Kampf war jetzt aber auch nicht besonders spektakulär, denn der endete bereits in der ersten Runde durch Knockout. Also von daher hast du nicht allzu viel von Gray Maynard gesehen. Davor gegen Glenn Guida gewonnen. Aber ich glaube, das war in den Prelims. Sprich, da wirst du auch nicht mit im Boot gewesen sein. Nein, definitiv nicht. Aber interessanter Kampf, definitiv. Jetzt wird es schon ein bisschen heikler und interessanter. Und zwar die UFC in Australia. Das dürfte dann die Fight Night 33 sein. Die nimmt so langsam Formen an. Und da gibt es zwei interessante Kämpfe, auch hier zu vermelden. Zum einen trifft Mark Hunt, den ich ja besonders mag, auf Bigfoot Silva. Mhm. Ist interessant für die Heavyweight Division, die ja, ich denke mal, mit 1, 2, 3 Siegen relativ schnell, da lässt sich relativ schnell Boden gut machen, auch wenn man ein bisschen weiter hinten steht. Und Bigfoot Silva, seinen Kampf jetzt gegen Cain Velasquez hat er ja verloren. Aber ich denke mal, mit einem Sieg gegen Mark Hunt und dann vielleicht mit einem Kampf gegen Fabricio Werdum, warum nicht? Könnte ich mir vorstellen. Aber Mark Hunt natürlich zu Hause hat natürlich da den Heimvorteil. Da wird die Halle kochen. Davon können wir definitiv mal ausgehen. Sagen dir beide nichts. Das muss dir reichen als Antwort. Nee, du kennst auch aber Bigfoot Silva. Naja, sicher. Was? Aber da kenne ich Bigfoot Silva. Interessiert dich erst. Okay. Außerdem. Ich mag Bigfoot Silva nicht. Für mich ist das so eine Freak of Nature. Okay. Und er hat außerdem. War das nicht Alistair Overeem, der letzte Fight? Nein. Sein letzter Kampf war gegen Cain Velasquez. Ach ja, klar. Naja, sicher, klar. Na. Den er verloren hat. Ich mag den Typen nicht. Okay, alles klar. Im Co-Main-Event stehen Mauricio Shogun Hua. Das wird mit Sicherheit interessant werden, weil der hat ja bekanntlich seine letzten Kämpfe verloren. Zwei waren es an der Zahl. Und ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass er jetzt hier mit dem Rücken zur Wand steht, aber er könnte mal langsam aus dem Arsch kommen wieder. Könnte ich mir schon vorstellen, dass Dana das ihm auch mal gesagt hat. Und er trifft auf James Tuna. Der wiederum für mich schwierig einzuschätzen ist. Also der hat relativ unspektakulär gegen Glover Teixeira verloren und ich weiß auch nicht, also manche sagen, der Typ, der hat es irgendwie drauf, da ist was zu holen. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der Typ irgendwie was drauf hat. Deswegen, das könnte man auch so ein bisschen so sehen, dass das fast schon ein kleiner Aufbaugegner sein könnte für Shogun. Ich weiß, Ja, er hat jetzt nicht irgendwie 100 Siege, 100 Niederlagen erlitten. Shogun ist doch ein Auslaufmodell. Aber er ist noch nicht alt, so alt, dass ich mir da Sorgen mache. Also da geht schon noch was. Und man darf halt nicht vergessen, Tahuna hat in der UFC bislang, ich denke, so 8 Fights gehabt oder so und hat 2 davon nur verloren. Und das gegen Alexander Gustafsson und gegen Glover Teixeira, die beiden Nummer 1 und Nummer 2 gerankten Light Heavyweights aktuell. Also ja, Gustafsson jetzt ja beim 165er Main Event, ne? 64, genau. 65. Und 65, genau. Da, ja, also das darf man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, dass er gegen Glover Teixeira und Alexander Gustafsson mal verloren hat. Aber für ihn die Chance zu beweisen, dass er dahin gehört, also in die UFC und vielleicht auch in die Top 10, vielleicht jetzt noch nicht gleich, aber definitiv mal in die UFC. Und für Shogun ist es schon so ein bisschen so ein Ding, wo es heißt, jetzt liefer auch mal ab. Adio Mexico heißt es dann, wenn er, glaube ich, da nochmal auf der Glocke kriegt. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Also ich glaube nicht, dass die UFC ihn entlassen würde. Das gibt es ja, das glaube ich nicht. Gibt es schon weitere Informationen zu Son und Wanderlei Silva? Da gibt es weitere Informationen, da kommen wir auch noch dazu. Ach Mensch, das tut mir leid, dass ich dir da in die Parade geboten habe. Das war eine sehr gute Überleitung. Oh. Denn mit, wenn wir schon bei Shogun und so wäre die Überleitung gewesen sind, dann interessiert dich ja vielleicht auch noch die oder interessieren dich die Zuschauerzahlen vom Fox Sports One Debüt. Immer, da bin ich immer ganz heiß. TV-Zuschauerzahlen. 1,78 Millionen haben sich UFC on Fox Sports One die erste Show angeguckt mit dem Main Event Jair Sonnen gegen Shogun Hua. Ist eine unfassbar großartige Einschaltquote für die UFC. Man darf nicht vergessen, es ist ein ganz, ganz, ganz neuer Sender. Und ich glaube, bislang bei Fuel oder bei FX, da müsste ich jetzt schwindeln, lag der Rekord bei 1,8 Millionen für Prelims, weiß aber nicht mehr für welchen Kampf. Sprich, da sind sie wirklich gut bedient mit diesem Start. Dass sich das Ganze dann ein bisschen negativ entwickelt hat, dazu kommen wir gleich noch. Aber der Start war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und wie gesagt, der Main Event war ja Jair Sonnen gegen Shogun Hua. Und Jair Sonnen, da hast du gerade gefragt, wie sieht's da aus mit Wanderlei Silva? Richtig? Richtig, das möchte ich gerne wissen. Gibt's nicht, diesen Kampf. Vorerst was? Nicht. Warum nicht? Gibt aber einen geileren. Oder was heißt einen geileren? Zumindest keinen langweiligeren. Und zwar wird der gute Jair Sonnen bei der 20 Jahre UFC-Show am 16.11. bei UFC 167 auf Rashad Evans treffen. Und das wiederum ist ein sehr, sehr spannender Kampf, finde ich jedenfalls. Rashad Evans hat auch so nach, also Rashad Evans war ja mal der Shit so 2010, 2011 rum oder 2011 rum. Ja, 2011 rum, 2012, als er dann auch den Titel gewonnen hat und so weiter und so fort. Da war er der Shit. Und hat sich jetzt ein bisschen schwer getan, hat gegen John Jones Titelkampf verloren, hat gegen Little Nock einen Kampf verloren. Dann eine nicht gerade berauschende Performance gegen Dan Henderson und da konnte er dann wieder gewinnen. Es war so ein bisschen schon die Frage, naja, wenn er den Kampf gegen Dan Henderson verliert, ist er dann vielleicht auch auf einer Abschussliste wiederzufinden. Mhm. Aber er konnte sich im Boot halten, sage ich jetzt mal, und hat jetzt für mich einen richtig, richtig, richtig guten, eine richtig gute Chance, sich zu beweisen, weil Dana White hält ja unheimlich viel von Jair Sonnen. Der ist ja wahnsinnig überzeugt von Jair Sonnens Qualitäten. Naja, ich glaube eher, er ist von ihm wahnsinnig überzeugt, weil er einfach das Package ist, oder? Nee, es geht ja wirklich um die In-Ring-Skills. Er sagt, er ist ja In-Ring-Skill technisch super und er hat, er ist ja im Prinzip eine Self-Promoting-Machine. Ja, das stimmt. Er sagt, also Dana sagt klipp und klar, für ihn ist er einer der größten im Middleweight. Absolut, weil man darf halt auch wieder vergessen, ja. Er hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen neben, war das DC? Daniel Cormier war es, ne, bei Fox. Oder? Jetzt ja, es müsste, ich habe gerade selber überlegt. Bei dem Teixeira. Genau, Darth das Vader. War. Ja, du meinst im Studio. Ausgesprochen gut. Ja, Ricky, da habe ich mich, da muss ich auch nochmal sagen, da habe ich mich wirklich getäuscht, als du sagtest, das ist der Allergeilste für dich. Der kam mir am Anfang so als Lautmaus vor, hatte dann auch den Fight verloren, den ich zum ersten Mal von ihm gesehen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist wirklich klasse, der Junge. Ja, das ist eben das Ungerechte und das ist auch das, was Dana sagt. Erinnert mich auch an das ältere Dich. Mich, genau. Dich, ja, an das ältere Dich. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ja. Das ist auch das, was Dana die ganze Zeit sagt. Die Leute behaupten, Jay Sonnen hat es nicht so drauf. Der wird relativ schlecht für seine Verhältnisse bei den Rankings aufgestellt. Aber man darf halt nicht vergessen, diese zwei Niederlagen, die er erlitten hat, waren gegen Anderson Silva und gegen John Jones. Die ja, geht nicht. Momentan das Beste darstellen, was im A-Business zu kämpfen gilt. Also das ist wirklich, das ist der Shit. So, und dann keine Sau, und da gebe ich Dana White recht, hätte das für möglich gehalten, dass Jael Sonnen Shogun Hua submitted. Dana hat gesagt, nicht mal Jails Mama hätte das geglaubt. Und das ist einfach so. Also das ist wirklich eine riesen Nummer gewesen. Und es ist eine riesen Chance für Rashad Evans, finde ich, wenn er da Jael Sonnen besiegt und das vielleicht sogar ein bisschen eindrucksvoll gestalten kann, dann ist er definitiv wieder voll etabliert in seiner Division. Und von Titelkampf brauchen wir jetzt noch nicht reden, aber es ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Andererseits, sollte er verlieren, ist das für Jael Sonnen eine richtig fette Nummer. Und auch für Jael Sonnen wäre das dann wirklich eine Ansage und nochmal ein Ausrufezeichen in seiner Karriere. Und der wird für mich da wirklich ein bisschen unter Wert von dem ein oder anderen MMA-Fan gehandelt. Deswegen, ich würde bei dem Kampf mich schon darüber freuen, wenn der gute Jael Sonnen Rashad Evans so richtig schönes Arschloch aufreißt. Am 16.11. Übrigens, auch am 16.11. Trifft unser geliebter erster Follower, damals noch bei UFC Radio, nämlich Rick Story, auf Brian Ebersole. Das muss man an der Stelle mal placken. Wir wissen es, Rick. Für dich ist es immer wichtig, bei uns Sendezeit zu bekommen. Ja. Und die sei dir gewiss. Welterweight ist die Division, in der die beiden fighten werden. Brian Ebersole gegen den Freund unserer Sendung, Rick Story. Ebenfalls bei UFC. Was heißt Freund? Er nervt schon ein bisschen. Er nervt ein bisschen, klar. Das ist absolut richtig. Aber die Card für 167 für 20 Jahre UFC, die wird wirklich phänomenal. Da können wir uns auf was ganz, ganz Großes freuen, glaube ich. Und ja, die Card wird gut. Wie denn das Event wird, das bleibt dann natürlich immer abzuwarten. Aber es sieht schon gut aus. Ich kann dir ja mal kurz sagen, was da so auf uns zukommt. Mhm. Damit du so ein bisschen Blut leckst. Und zwar werden wir natürlich George Petermännchen gegen Johnny Hendricks sehen. Darüber haben wir ja heute schon gesprochen. Außerdem der von mir gerade eben angesprochene Kampf Rashad Evans gegen Jael Sonnen. Dann großartiger Kampf. Rory McDonald's gegen Robbie Burger King. Rory McDonald gegen Robbie Lawler. Auch das unfassbarer Fight. Und jetzt muss ich aufhören, das zu sagen, weil sonst verrate ich dir schon zu viel. Es wird auf jeden Fall großartig. Guck's dir nicht was an, Chris. Was rätst du mir denn? Nein, pass auf, du wirst dich freuen. Guck dir nichts an. Ich leite dich hier wie ein Hirte seine Schiffe. Du weißt doch im Prinzip gar nicht, wer so meine Lieblingsfighter sind, oder? Na, warte doch mal ab. Oh. Vorhin waren wir bei Ratings. Da gibt Daniel Bryan doch jetzt sein MMA-Debüt? Absolut. Habe ich angesprochen, dass jemand mit Fight Night 26 sehr zufrieden gewesen sein müssten, wenn wir es aufrunden, 1,8 Millionen Zuschauer. Mit der 27, glaube ich, sind sie dann wieder nicht ganz so zufrieden gewesen. Okay. Denn da haben gerade mal 800.000 Leute eingeschaltet. Ach, wie kommt's? Ja, naja. Die Card, es ist die Card. Du hast völlig recht, ich kann es mir selbst erklären. Nee. Das Main Event war ja für den beinharten MMA-Fan mit Sicherheit sehr Chris, interessant. Chris, aber das Wichtigste voran, es ist natürlich auch der Tag. Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob ich mittwochs oder samstags antrete. Und vor allen Dingen, aus meiner Sicht, das Schlimmste an der Sache ist, dass du jetzt nicht mehr, also es hat ja offensichtlich viele Amerikaner genervt, dass sie zum Beispiel von FX zu Fox zu Fox schalten müssten, wenn zum Beispiel UFC und Fox war. Aber wenn du jetzt auf Fox Sports One wirklich so einen 6-Stunden-Klopper hast, ja, das ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist eine, das ist schon heftig. Also richtig heiß wäre ich da auch nicht drauf, glaube ich. Ich habe es auch nie im Stück gucken können. Ich habe es auch in Etappen schauen müssen. Also ja, Dana hat gesagt, das ist ein Entwicklungsprozess, der stattfindet, ganz einfach. Wow. Ja, ist schon richtig. Es ist ja, die Schlagzeil wird ja jetzt erstmal nicht fortgeführt, oder? Mit drei Events in 7 Tagen? Nee, das nicht, aber es sind schon relativ viele. Das ist ein bisschen Kickoff für Fox Sports One. Ja, absolut. Aber es bleiben viele. Das bleiben weiterhin viele Events mittwochs und samstags dann natürlich auch. Und es wird sich jetzt zeigen, wie sich das dann entwickelt. Aber ich gehe auch mit, dass das eine Entwicklung ist, die da stattfinden muss. Es ist ein komplett neuer Sender und Dana hat richtig gesagt, als es damals mit FX oder Fuel losging, ich weiß es nicht mehr, hatten sie auch 0,7 Millionen Zuschauer, also 700.000, und es hat sich dann später zu 1,5 Millionen entwickelt und noch mehr. Ja. Also sprich, man muss der ganzen Geschichte auch Zeit geben. Und Dana sagt auch richtig, wir waren weiterhin die Nummer 1 in der Altersgruppe 1949 und im Kabelnetwork und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die total untergehen. Aber es ist natürlich ein massiver Drop von 1,8 Millionen auf 0,8 Millionen. Das kann man nicht schönreden. Sehen wir, denke ich mal, beide gleich. Ja, sicherlich. Was ja auch zu sehen war dann in der Halle beim Event, dass es nicht voll war. Ja. Ich meine, es ist halt Mittwoch und ich weiß nicht, wann das uhrzeitmäßig da losgeht, aber es muss irgendwas so zwischen 17 und 18 Uhr sein. Da gehen dann die Kämpfe da los, die Prelims. Und das Ganze geht dann 5 Stunden und wenn du dann noch eine Anfahrt und eine Abfahrt hast, kannst du dir natürlich vorstellen, dass da auch von außerhalb relativ wenig Fans kommen werden. Weil klar, durch die lange An- und Abfahrt, das nervt dann schon ein bisschen. Denner hat es auch gesagt, er wäre ein Fan gewesen, das Ganze samstags zu machen, aber die Kollegen von Fox Sports One oder von Fox Sports... Ja, hatten vielleicht da gerade eine Lücke, einen Schwachpunkt. Sie wollten das Mittwoch, das war der... ganz explizite Wunsch, dass diese Fight Nights mittwochs stattfinden sollen. Also, Die werden immer mittwochs da stattfinden. Das bleibt so. Okay. Kann man vielleicht etablieren, aber dazu muss, glaube ich, auch das Network in den Staaten ein bisschen noch wachsen, ne? Ja, definitiv wird's auch. Also, ich bin mir sicher, dass das wachsen wird und man muss denen jetzt die Zeit geben. Also, das, was wir zu Beginn gesagt haben, ist halt die Gefahr, dass du 3 Events in 10 Tagen siehst, oder eigentlich, 7 Tagen 3 Events, und insgesamt das Gefühl hast, ja, war okay. Obwohl es großartige Kämpfe gab, aber die waren halt über diese 3 Events verteilt und dann hast du viel Durchschnitt und auch noch ein paar Scheißkämpfe dabei und dann ist es unterm Strich halt einfach eine Woche mit zu vielen Scheißkämpfen. Und dann, denke ich mal, separierst du halt einfach und sagst beim nächsten Mal, naja, da gucke ich mir die Karte nicht an, da kenne ich auch wieder niemanden. Oder so. Das könnte passieren. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Muss man sicherlich auch ein bisschen kritisch mal hinterfragen, ne? Ja, er sagt klipp und klar, wenn ihr Probleme habt mit der Karte, dann guckt es euch halt nicht an. Ich scheiß drauf. Ja, klar. Eine klipp und klare Aussage, was ja auch ehrlich ist. Absolut. Aber trotzdem, also wenig Zuschauer, es waren 6.400 Leute in der Halle, das ist natürlich lächerlich für UFC-Verhältnisse. House-Show-Style ist das ja fast schon. Ja, aber man muss es, denke ich mal, wirklich sich jetzt nicht irgendwie, man darf den Deal auch nicht vergessen, den die UFC mit Fox da hat. Also das ist schon eine große Nummer für die UFC. Vor allen Dingen, dass ein Sender so sehr auf sie setzt, ist auch für die UFC eine große Nummer. Und ich denke mal, mit Beginn jetzt der Football-Season, wenn auf Fox, also bei den Football-Spielen, dann auch wieder Werbung für die UFC gemacht wird, dass dann wirklich richtig die Hütte brennt. Das könnt ihr mir schon vorstellen. Bleibt natürlich abzuwarten. Werden wir sehen. Aber der Trend geht nach unten, da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Jetzt bist du aber wirklich mit dabei. Dann, Oh Gott. Wir sind jetzt bei Fight Night 27, logischerweise, und da war ja unser alter Bekannter am Start, Chris. Dana White hat CM Punk eingeladen und den mit ans Octagon. Ich bin ja der Meinung, da ich ja nicht so begeistert bin von dem Event, Dana White hat sich da einfach eine Folge Family Guy auf seinen Screen angeguckt oder sowas. Könnte natürlich sein. Ja. Aber da müsste die Folge ja besser gewesen sein als das Event. Ich mag Family Guy. Ich nicht. Nein? Nee, ist nicht mein Shit. Ist nicht mein Ding. Das gibt's. Ich habe übrigens dann gleich auf Twitter eine Nachricht bekommen, was wir denn zu CM Punks innige Zusammenkunft mit Dana White, was wir davon halten. Soll ich dir das sagen, was wir davon halten? Du kannst ja mal sagen, was wir davon halten. Wahrscheinlich fragt jetzt wieder irgendein Schwachkopf. Tut mir leid. Könnte es sein, dass CM Punk zur UFC geht? Das ist totaler Quatsch. Das machen deine Follower. Meine haben einfach nur gefragt, wie wir das finden. Also praktisch die Außendarstellung. Ja. Man darf halt nicht vergessen. Ja. Also ich glaube grundsätzlich Dana White, was man so von seinen YouTube-Videos und so immer sieht und grundsätzlich wie man ihn so wahrnimmt jetzt als Konsument, finde ich das eine mega coole Sau. Ich bin neidisch für alle Menschen, die in seinem Freundeskreis sind. Ich finde den unglaublich cool, den Menschen. Erstens scheint er noch relativ bodenständig geblieben zu sein. Das gemixt mit, er ist mehrfacher Millionär, oder? Davon können wir ausgehen. Davon können wir fast ausgehen. Und ich finde den Typen einfach so scheiße geil, von A bis Z Art und Weise. Der Look und so, ich finde den unfassbar cool. Dasselbe würde ich in Abstrichen auch zu CM Punk sagen. Man hört ja oft, dass es ein Arschloch sein soll. Wenn Fans ihn irgendwo auf der Straße ansprechen, soll er ja oft grantig sein. Aber ich glaube, da haben sich zwei gefunden, die einfach einen guten Draht zueinander haben. Und mehr ist es nicht. Punk profitiert davon, dass er da Octagon-Zeit sitzen kann, neben Dana White, verdammt nochmal. Und das ist einfach, da hat's Connected zwischen den beiden und mehr nicht, oder? Das ja, aber ich glaube, die Frage war auch mehr darauf aus, weil das ist ja eine gewisse Ansage, wenn sich CM Punk neben Dana White setzt. Denn die WWE sieht die UFC ja schon als Konkurrent. Gib mir auch tierisch auf den Sack, dieses Thema. Nur die UFC sieht halt die WWE überhaupt nicht als Konkurrenz. Als keine ist. So, aber die WWE glaube ich schon. Sonst würden sie nicht so einen Affen machen mit Brock Lesnar und ja, absolut. Würden so eine Geschichte auch nicht verbieten. Die Geschichte mit Vince versus Dana White at WrestleMania 30. Das erstens und auch die Sache damals, dass CM Punk JS Sonnen nicht mit so einem Octagon begleiten durfte. Das war ja auch so eine Nummer, wo die WWE gesagt hat, nee, das geht nicht. Und jetzt sitzt da der gute CM Punk neben Dana White. Ich glaube, das ist schon auch ein Statement, finde ich schon. Also Statement von CM Punk, weil wir ja auch, als wir noch Non-PG gemacht haben, ich davon ausgehe, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Der hat Kohle gemacht, hat Amy Dumas jetzt mal schön einen Braten ins Rohr gespritzt und der wird da jetzt sagen, hier, Sayonara, Tante Clara, WrestleMania 30 mache ich noch mit, nochmal Börse machen, danach weiß nicht wie lange, 2, 3, 4 Monate, bis sein Contract expired, bumm, aus Ende. Und dann vielleicht bei UFC vielleicht was am Mike? Eher nicht, oder? Ich glaube nicht. Eher nicht, nee, ich glaube auch. Der wird einfach ein gutes Leben haben und öfters wahrscheinlich dann bei der UFC zu sehen sind, als Fan. Als Fan definitiv, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass auch die UFC da nicht so viel Bock drauf hat. Aber inwiefern? Naja, weiß ich nicht, aber ich jetzt als Dana White würde mich jetzt nicht unbedingt mit Alt-WWE-Stars dann schmücken wollen. Ja, was heißt mit alten WWE-Stars schmücken? Aber mit Sicherheit hast du recht, dass er immer diesen Stempel haben wird. WWE-Superstar. Ja, also du hast ja genug gute eigene Leute. Also weißt du, absolut, aber ich finde, er ist ein Mann, der da rein vom Mike immer noch eine Bereicherung sein kann. Müsste man dann sehen. Er wirkt absolut auf mich bei den Veranstaltungen dann eher immer ein bisschen zurückhaltend, obwohl es vielleicht auch täuschen kann, aber so wirkt es halt auf mich. Ja. Aber trotzdem, ich fand es schon interessant, dass er da wirklich so nah mit Dana White zusammen am Octagon sitzt. Die ging auch wirklich ab teilweise, ne? Die haben sich gefreut, ja. Die hatten einen großen und einen tollen Abend, glaube ich. Und haben den Fight of the Night begutachten dürfen, nämlich Carlos Condit gegen Martin Kempman. Und wir wollen jetzt hier eigentlich, denke ich mal, stimmst du mir mit ein, gar nicht diese Kämpfe jetzt tierisch auseinandernehmen. Und irgendeiner Karte erzählen? Nee, ich will eigentlich jetzt viel mehr darüber reden, wie es für Carlos Condit weitergeht, denn nachdem er ja gegen George St. Pierre und Johnny Hendricks verloren hat, ist natürlich jetzt die Frage, was ist jetzt das Nächste? Also er hat jetzt erstmal den Negativtrend umgewandelt, geht jetzt wieder erstmal in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Und jetzt wird es natürlich interessant. Ich meine, George St. Pierre gegen Johnny Hendricks, wenn der Kampf über die Bühne gegangen ist, was kommt dann für Carlos Condit? Wie geht's weiter? Also er ist die Nummer 2 aktuell. Gleich wieder gegen GSP einen Kampf sollte er gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Johnny Hendricks gewinnt, das könnte interessant werden. Johnny Hendricks nochmal gegen Carlos Condit zu machen. Das finde ich, könnte man machen mit Carlos Condit. Oder eben den Kampf, den man schon mal für das Frühjahr 2013 geplant hat, gegen Rory McDonald. Sollte der seinen Kampf gegen Robbie Lawler siegreich bestreiten? Würde ich in diese Richtung gehen. Ja, Ja, okay. Wie warst du denn zufrieden mit Carlos Condit? Wie hat denn dir... Ich warte immer noch auf die Geschichte von 20-Year Anniversary. Was? Du hast gesagt, ich werde gleich ausflippen. Ich habe was Schönes für dich, habe ich gesagt. Aber das kommt erst später. Das kommt erst später? Warum denn? Weil das so vom... Das ist ein unglaublich gut ausgeklügelter Timetable, den ich hier vor mir liegen habe. Und da passt jedes Rädchen ins andere. Okay, dann tut's mir leid. Dann reden wir über Carlos Condit gegen Chris Weidman. Ich fand den Kampf sehr, sehr gut. Gegen Chris Weidman war es natürlich nicht. Gegen Martin Chris Weidman. Dennis Dynamite natürlich. Martin Kempman, Chris Weidman. Chris Weidman würden wir beide auch noch verprügeln, oder? Ich weiß es nicht. Aber wie hat dir denn Carlos Condit gefallen? Sehr gut. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Das war ja so der Fight, ne? Wo geht die Reise für beide hin? Kommen ja beide aus einer Niederlage, ne? Jetzt bei Martin Kempman. Ja, in meiner letzten Sendung meine ich so, ab und zu merke ich mir tatsächlich was. Also bei Martin Kempman weiß ich nicht, bei Carlos Condit waren es zwei. Ja, Martin Kempman hat davor gegen Johnny Hendricks verloren. So, allerdings da davor drei Kämpfe in Folge gewonnen. Ja, und auf jeden Fall, wenn beide aus einer Niederlage kommen, zwei Niederlagen im Falle von Carlos Condit, drei wären es ja dann gewesen. Ne? Das möchte natürlich keiner. Das kann man natürlich so festlegen. Ich habe mich mega gefreut auf den Fight, weil ich mir vorher natürlich auch mal noch Carlos Condit versus Martin Kempman 1 angeguckt habe. Auch das war eine absolute Schlacht. Kempman hat den Fight ja gewonnen. Und jetzt die Revanche. Ich war gehypt. Ich habe mir die ganzen Hype-Videos angeguckt. Die Geschichte vor dem Fight fand ich alles super. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Martin Kempman sah danach aber auch aus wie so ein aufgeplatzte Heinz-Ketchup-Tube. Ja, also bei Kempman war es so, er hat danach auch gesagt, dass er einfach nach der ersten Runde nicht mehr konnte. Da war er fertig. Mhm. Was er gemacht hat, er hat sich den Kampf zwischen Carlos Condit und Johnny Hendricks ganz genau angeguckt und festgestellt, dass Carlos Condit seine Probleme hatte, wenn Johnny Hendricks gewrestelt hat. Und das hat Kempman probiert und er weiß natürlich auch, dass er seinen ersten Kampf gegen Carlos Condit, dass er wahrscheinlich den gewonnen hat, eben durch seine Wrestling-Skills. Aber diesmal hat er es ganz einfach mit einem deutlich besseren Carlos Condit zu tun gehabt, der immer wieder eine Antwort auf die Takedown-Versuche wusste. Hm? Und letzten Endes ging das dann in die Hose, muss man sagen. Ich auch, dass Condit unglaublich, ja, man hatte nie Angst um ihn. Weißt du, was ich meine? Ich habe in den ersten Runden schon gedacht, was du schon gesagt hast, er hat zwei Niederlagen in Folge, eine dritte darf er sich jetzt eigentlich nicht erlauben, sonst ist er natürlich ein Stück weit weg vom Fenster. Angezählt, definitiv, auch in der Company, denke ich mal, ne? Ja, ich denke, entlassen hätten sie nicht gleich, aber sie hätten der Erfolgsleiter hätte definitiv wirklich einen deutlichen Schritt nach unten gemacht. Und als das dann so losging, ja, also als, Martin Kempman da wirklich wie die Feuerwehr losgelegt hat, da dachte ich mir schon, hoffentlich hält er dieses Tempo nicht durch. Du warst ja für Kempman, ne? Nee. Okay. Ich war für Condit. Ich auch. Und ich hab dann schon Carlos Condit die Daumen gedrückt, dass er das Ding wuppt, aber dann ab der zweiten Runde war es eigentlich durch. Also da hat er den dann beherrscht. Man darf natürlich Martin Kempman nicht unterschätzen, der hat natürlich auch einen Bums und da kann natürlich jedes Mal was ins Ziel gehen. Aber das hat Condit wirklich großartig gemacht. Er hat mich voll und ganz überzeugt und hat bewiesen, warum er Interims Welterweight Champion war und warum er auch da definitiv in die Top 3 gehört. Also hinter Johnny Hendricks ist das für mich momentan wirklich absolut die Nummer 2. Also natürlich der Champion, GSP, ganz klar. Aber dann kommt für mich eindeutig auf Platz 2 wirklich Carlos Condit. Und deswegen hätte ich auch Bock nochmal auf den Kampf Hendricks gegen Condit irgendwie. Andererseits hätte ich aber auch nochmal Bock. Stetigungsfight oder was? Weiß ich nicht. Also Condit war jetzt nicht so, dass der unterlegen war, also in Hinsicht mit, er hatte keine Chance gegen Johnny Hendricks. So war es ja jetzt auch nicht. Deswegen Condit gegen McDonald oder gegen Hendricks, das würde ich gerne mitverfolgen dürfen. Ja. Oder hattest du das Gefühl, dass Johnny Hendricks Carlos Condit damals so dominiert hat, dass es einen Rückkampf nicht rechtfertigen würde? Nö, überhaupt nicht. Aber ich habe ja gelernt, danach lebt Dana White ja nicht, oder? Ja, eben wenn ein Kampf spektakulär war und in beiden Richtungen... Dann kann auch der Verlierer noch eine Chance kriegen, natürlich. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, solange, glaube ich, die Finishes, also solange es eine Decision war, ist es natürlich auch nochmal vom Vorteil. Wenn Hendricks Condit gefinisht hätte, dann wäre es mit Sicherheit jetzt auch anders. Aber ich glaube, Hendricks gegen Condit kann ich mir fast nur vorstellen, wenn Johnny Hendrix zweimal hintereinander George St. Peter München besiegt. Ja. Sprich, einmal den Titel abnimmt und dann nochmal, Rematch oder was? Ja, dann könnte ich mir das vorstellen, wenn Condit weiterhin gewinnt, dass es dann dazu kommt. Andererseits... GSP wirkt auch untouchable. Ja, das aber, wir haben jetzt in diesem Jahr zwei große Champions fallen sehen. Benson Henderson, da kommen wir nachher noch dazu. Der und größte auch, aller Zeiten, ja. Und auch Anderson Silva. Also es ist... Mhm. Ja, es ist interessant. Es wird mit sehr interessant werden. Und Johnny, fandest du Junior dos Santos keinen großen Champion? Junior dos Santos? Der hat doch nicht dieses Jahr verloren. War das letztes Jahr? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Also würde ich jetzt behaupten. Nee, du magst sein, ja, aber da klingelt's bei mir, wenn du sagst, große Champions haben den Titel verloren. Ja, also für mich war das natürlich in der Hinsicht kein großer Champion, weil wenn du halt nach deiner ersten oder ja gut, die zweite Titelverteidigung dann den Titel wieder hergibst und davor halt gerade mal so jemand wie Frank Mir besiegt hast, das ist mir fast schon zu wenig. Okay. Also er hat Cain Velasquez den Titel abgenommen am 12. Ah, das ist ja super hier bei der deutschen Wikipedia ist sein letzter Kampf gegen Frank Mir und da ist er aktuell noch Champion, Junior dos Santos. Ah, guck. Den Link könnte man ihm ja mal schicken. Ja, aber den Titel hat er am 29. Dezember verloren letzten Jahres gegen Cain Velasquez. Ja, also aber trotzdem bleibe ich dabei, muss schon ein bisschen mehr kommen als eine Titelverteidigung gegen einen überschaubar guten Gegner. Aber ich bin gespannt, also ich finde das interessant, Welterweight Division, sind ein paar Leute dabei, wo man, weißt du, auf was ich auch Bock hätte, aber was nicht passieren könnte, wird, ist Matt Brown. Das war dieser sehr behaarte Typ, der bei Fox Sports One relativ... Ja, sehr gut. Ja, den mal gegen so einen Top-5-Guy, gegen einen Condit. Aber wahrscheinlich würden sie das nicht machen. Also, aber da hätte ich auch mal Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Können sie nicht einfach mal... Ich bin jetzt gerade auf unsere Ranking-Page gegangen. Ja. Und da sehe ich immer Damien Maia auf 4 und immer weit vorne. Ich finde, man sollte irgendwie so ein Exempel statuieren, dass man immer ihm nur gute Gegner gibt, damit er verliert und rausrollt. Das Problem ist, das würde... Es ist eine Art Anti-Fußballer, würde man beim Fußball sagen. Das ist richtig. Aber Damien Maia würde gegen den ein oder anderen Carlos Condit wahrscheinlich sogar noch gewinnen. Gewinnen, ja, das ist es. Aber das ist nicht, weswegen ich den Sport gucke. Es ist halt reines Wrestling. Dana hat das jetzt bei Ultimate Fighter auch gesagt. Er steht nicht da drauf, wenn Wrestler einfach nur ihren Stiefel runter wresteln und dann, das gibt's ja jetzt gar nicht, reinigt sich der scheiß Drucker hier wieder. Also einfach nur ihren Stiefel runter wresteln und dann halt dann so billig den Sieg da abstauben. Ja, das mag er auch nicht, aber du kannst es halt auch nicht verbieten. Das wirkt ja bei Damien Maia wirkt das ja fast schon provokant, wie der das macht. Na, ist aus unserer Sicht. Wenn du jetzt aber wahrscheinlich mit einem Ringer redest, sagt er, wieso? Der feiert das ab, natürlich. Das ist aber die große Kunst. Ja, übrigens, Wrestling ist wieder olympisch. Da könnten wir dann aber auch grundsätzlich nur Wrestling gucken. Also ich meine jetzt Ringen gucken. Weißt du, was ich meine? Ja, wir gucken es ist halt Ultimate Fighting. Und du musst halt alle, oder es ist Mixed Martial Arts, so ist es natürlich richtig. Du musst halt alle Combat-Sportarten drauf haben oder zumindest einen Weg finden, wie du es Damien Maia unmöglich machst, diesen Kampf auf diese Art und Weise zu gestalten. Das ist natürlich dann einfach der Skill, den du haben musst. Und wenn das keinem gelingt, dann ja, absolut. Weißt du? Die klar. Mittel bestätigen das, absolut. Ich will den jetzt nicht, ich will nicht behaupten, dass ich den gerne sehe, aber man kann ihm ja nicht absprechen, dass er auf seine Art und Weise unfassbar gut ist. Ja, richtig. Und es wird schon einen Grund haben, warum weißt du, wen dich erinnert? Nee. FC Chelsea Champions League Saison 2011-2012. Du bist ja völlig Fußball verbrämt. Warum? Alles spielt sich bei dir nur in Fußball ab. Das ist nicht falsch, aber... Deine Freundin erinnert bestimmt dich an FC Barcelona und keine Ahnung, oder? Ja, aber sag doch mal, das ist wirklich so konstruktiv und das ist nicht der Grund, warum ich... Ich tue mich da deswegen schwer, weil ich natürlich auch einen spektakulären Kampf sehen will. Ich sehe auch gerne Ground Game. Das ist ja ein völlig falsches Bild von mir. Als Mensch, als solches, hast du ein völlig falsches Bild von mir. Aber wenn man da wirklich nur rumeiert und an die Füße knabbert, nee, das möchte ich nicht. Na, er eiert ja nicht nur rum. Er perfektioniert Wrestling. Ja. Ich verstehe ja deinen Punkt. Ich möchte ja, wie gesagt, möchte ja überhaupt nicht sagen, dass das besonders schön anzusehen ist. Aber es gelingt offensichtlich niemanden, bis auf Chris Weidman, diesen Typen Paroli zu bieten. Ja. Das ist halt, ich meine, er hat jetzt noch nicht die ganz großen Typen gekämpft. Jetzt wird er am Anfang Oktober auf Jake Shields treffen. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie dieser Kampf ist. Das? Kannst du mir über den was sagen? Ja, Jake Shields ist eigentlich ein Urgestein oder ein sehr bekannter, ja, doch, man muss schon sagen, ein Urgestein, schon seit Ewigkeiten auch im Octagon zu Hause. Ja. Ich glaube, bei der UFC, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange er da rumhüppelt, aber was weiß ich, der hat auch schon wirklich über 30 Kämpfe hinter sich und hat zuletzt so Auf und Abs immer gehabt. Also mal lief es gut, mal nicht so gut. Der hat einen großartigen Kampf, aus meiner Sicht einen geilen Kampf gegen George St. Peter-Männchen gehabt, vor 2 Jahren. Und auch, ja, da mal so und mal so. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Damien Maia gegen Jake Shields, finde ich, macht für mich Sinn. Und dann kann natürlich so ein Jake Shields uns beweisen, man kann ihn noch besiegen. Wo ist das Problem? Und wenn er es halt eben nicht kann, dann steht Damien Maia da zurecht, ob es uns gefällt oder nicht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen heiß auf den Fight, muss ich sagen. Jake Shields gegen Damien Maia? Ja, ich möchte, dass er verliert. Okay, dann drücken wir die Daumen, dass Damien Maia diesen Kampf verliert. Ich bin für dich. Ein anderer hat seinen Kampf beeindruckend gewonnen, Chris. Und zwar der gute Calvin Gastelum. Oh Gott, verliebt. Ich bin verliebt. Ja, das hast du mir heute schon erzählt. Für dich ist das the next big thing. Du hast es gesagt. Ich habe es tatsächlich so gesagt. Aber zur Vervollständigung, ganz kurz. Er hat gegen Brian Malcolm den Kampf Malcolm bereits nach 2 Minuten 26 durch Submission beendet. Hm? Ultimate Fighter Gewinner, Ultimate Fighter 17 Gewinner. 2 Kämpfe im Oktagon, 2 Siege. Sah wieder großartig aus. Wobei, ich fand ja im ersten Kampf sah er nicht großartig aus. Hat das Ding aber gewonnen. Aber in diesem Kampf sah er großartig aus. Absolut. Aber man muss natürlich auch die Füße stillhalten. Der Typ ist erst 21 oder 22 Jahre alt. Deswegen sage ich, wir werden noch ganz viel von Calvin Gastelum hören, weil der ist 21 Jahre alt. Ein unglaublich sympathischer Typ, was ich da bei The Ultimate Fighter mitbekommen habe. Großartig, super. Und der hat doch gegen nicht Uriah Hall, Quatsch, gegen dieses unfassbare Talent gewonnen da bei seinem ersten. Ja, Uriah Hall. Uriah Hall, ja. Genau. Und ich finde, er hat gezeigt, wie man das machen muss. Nicht nur schön von den Skills her anscheinend ein großer Fighter, sondern er hat es gezeigt. Und jetzt hat er es wirklich richtig gezeigt gegen Brian Melancon. Kennst du den Typen? Also ist halt auch so ein Typ, den ich mal irgendwann wahrgenommen habe. Aber das ist wahrscheinlich auch das große Problem. Ich kann ja diese jungen, ganz jungen Kämpfer, finde ich halt auch, das ist genau richtig. Man muss da auch nichts überstürzen. Sehe ich, ist wie mit Conor McGregor. Die dürfen ruhig erstmal auch gegen Leute kämpfen, die mir nichts sagen, weil die Gefahr besteht natürlich, dass du die sofort einfach zu großen oder vor zu großen Aufgaben stellst und dann ein Talent verbrennst. Mhm. Es ist halt nicht jeder ein Rory McDonald, muss man ganz einfach so sagen. Ja. Und dass der Typ es wirklich drauf hat und dass der Weg auch ins Welterweight zu gehen der richtige war für ihn. Er hat abgespeckt mit der deutschen Diät und so. Also der sieht auch richtig gut aus jetzt so körperlich. Das sieht man definitiv. Aber ich denke mal, gib dem Jungen noch 1,5-2 Jahre Zeit. Ja. Und dann kann man, denke ich mal, größere Pläne mit ihm schmieden. Und wenn er mal in den 1-2 Jahren einen Kampf verliert, ist auch nicht schlimm. Ist absolut nicht schlimm. Wichtig ist immer die Performance an sich. Und da, finde ich, ist Calvin Gastelum wirklich ein Aushängeschild aus der letzten Ultimate Fighter Staffel. Ich freue mich wahnsinnig jetzt schon auf den nächsten Fight von ihm. Überzeugender Fight, absolut. Hatte nie Angst um den Jungen. Ich habe mitgefiebert. Ich kann dir nicht sagen, warum. Das sind wahrscheinlich diese kleinen menschlichen Connections, die ich zu den Fightern aufbaue, wo du ja einfach nur eine Maschine bist. Wirklich. Du siehst nur Aktion, du siehst Zahlen in deinem Kopf. Nein, ich bin der Mann hier in diesem Podcast, der auch mal sagt, Calvin Gastelum, ein süßer Junge. Ein netter Junge. Und er hat bewiesen, großartig. Ich freue mich auf den Mann und erkläre mich hierbei beim MMA Radio als Calvin Gastelums Supporter. Das ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl. So. Könnte ich mir vorstellen. Ein anderer, der ist wahrscheinlich jetzt bei dir auch nicht so gut in Erinnerung geblieben und seine Performance fand ich eher so lala. Donald doch mal Cerrone. Man sagt viel zu wenig dürftig in dieser Zeit. Siehste. Das dürftig. Stimmt aber auch. Donald Cerrone, von dem spreche ich, der mich wirklich enttäuscht hat im Kampf gegen Rafael Dos Anjos und überhaupt der Kampf, der war fürchterlich, tierisch langweilig, fand ich, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und bei Donald Cerrone, ich habe wirklich gedacht, das ist eine, also das ist ein Kampf, den er gewinnen kann, den er gewinnen sollte auch. Und ich war wirklich enttäuscht von seiner Performance, von diesem ganzen Kampf. Oh, ich war echt richtig, merkst du vielleicht jetzt auch noch, dass ich jetzt immer noch ein bisschen Pipi in den Augen habe. Ich war wirklich traurig, dass der so schlecht abgeschnitten hat. Ja, war Grütze. Und ich finde, man sollte auch sagen dürfen, dass so ein Fight Grütze war. Ich habe jetzt immer mehr mal so ein paar Videos etc. im Internet geguckt und immer, auch bei so welchen Fights und auch wahrscheinlich bei Damien Maia Fights, gibt es natürlich Leute, die das komplett abfeiern. Aber ich finde, man sollte auch einfach mal so prolet sein und sagen, der Fight war einfach scheiße. Langweilig halt. Kann man da immer noch Sachen rausziehen, aber war scheiße der Fight. War einfach langweilig, sehe ich genauso. War einfach langweilig und ich finde, das kann man auch mal so sagen. Nächster Kampf für Donald. Zu mir, ich bin der Typ, der immer nur Blut sehen muss, immer nur Action sehen muss. Nein, ist nicht so. Aber man soll auch mal sagen, das war einfach nur ein Schnarchmatch. Das machen wir hier an der Stelle definitiv. Ja. Da kennt man uns aber auch, glaube ich, mittlerweile. Haben wir uns ja da schon einen Namen bei den 10 Leuten gemacht, die uns folgen. Ja. Nächster Kampf für Donald Cerrone ist dann auch schon bei 20 Jahre UFC, UFC 167. Donald Cerrone ist ja überhaupt immer relativ oft unterwegs im Oktagon. Und da trifft er auf Evan Dunham. Und der gute Evan Dunham, ganz ehrlich gesagt, kein Plan. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe wohl schon Kämpfe von ihm gesehen, aber ich kann mich an die nicht erinnern. Ich weiß, dass er zuletzt auch gegen Rafael dos Anjos verloren hat. Er hat allerdings Gleison Tibau besiegt. Also das ist dann wiederum, wo man sagen muss, okay, ja, kann nicht der schlechteste gewesen sein. Also es ist ein interessanter Kampf, weil ich denke mal, für Cerrone schon so ein bisschen Must-Win, wenn er da in den Top 10 bleiben will. Und für seinen Kollegen, für seinen Gegner, ich bin gespannt. Ist ein Kampf, auf den freue ich mich. Aber auf den anderen bei 167 freue ich mich noch viel mehr. Da kommen wir dann später dazu. Ah, nervt mich jetzt schon dieses Thema. Das nervt dich jetzt schon. Du hast wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht die Prelims gesehen. Nein. Dann kann ich dir erzählen, dass Brandon Thatch sein Debüt in der UFC gefeiert hat. Ein Typ, auf den hat der ein oder andere MMA-Fan schon lange, lange Zeit gewartet. Bisher 9 Siege, 1 Niederlage, die ein bisschen umstritten war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei Strikeforce damals, zu Beginn seiner Karriere gegen Brandon Magana. Und jetzt eben gegen Justin Edwards mit einem großartigen Knockout. Der Typ sah so unfassbar gut aus in seinem Debüt, dass man auch da von einem gewissen Hype sprechen darf. Mhm. Und man kann sich da freuen, was da auf dem Spiel kommt. Wie war der Fight? Habe ich ja gerade gesagt. Schneller Knockout, großartige Performance von dem guten Brandon Thatch. Und ich bin gespannt, was von dem noch kommt. War auf jeden Fall sehr vielversprechend. Da muss ich mich mal ein bisschen hinterklemmen, okay? Ich möchte ein paar Informationen, ich möchte Facts haben, ich möchte gefüttert werden von dir mit Informationen. Du musst dann bei Google mal nachgucken. So, Darren Elkins ist doch gar nicht, hat in seinem... Vernachlässigt dieses Projekt jetzt schon nach der 4. Ausgabe. So sieht's aus. In seinem Heimatdorf in Indianapolis kämpfen dürfen bei bei Fight Night 27 und besiegte Hatsu Hiyoki und fand das auch einen sehr ansehnlichen Kampf, auch der ging über 3 Runden und Darren Elkins kam ziemlich gut rüber dabei. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das jetzt hier notiert habe. Ich wollte wahrscheinlich irgendwas über Darren Elkins sagen und habe das völlig vergessen jetzt mittlerweile wieder. Auf jeden Fall fand ich, die Stimmung war auf jeden Fall Hammer, das weiß ich noch, und der Kampf war gut, Punkt, aus. Kommen wir zum nächsten und wir beginnen auch hier wieder mit dem Rating, und zwar UFC 164, die Prelims. Kannst dich erinnern, vorhin haben wir über Ratings gesprochen, Chris. Mhm. Die sind dann auch nochmal ein bisschen gefallen im Vergleich zu Fight Night 27. Und zwar nicht arg, aber ein bisschen, auch nur 800.000 Zuschauer, aber noch ein bisschen. Hier reden wir ja von der Buy-Rate, ne? Nee, hier reden wir von den Prelims, also von Zuschauerzahlen. Ah, Entschuldigung, okay. Und also nochmal ein ganz klein wenig weniger als Fight Night 27. Bei den Prelims, ja, ich wie gesagt, die Zahl sehe ich jetzt, ich sehe es auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber ich denke mal, 1 Million hat sich die UFC schon gewünscht. Mhm. Von daher ein bisschen enttäuscht werden sie schon gewesen sein. Aber das große Ding bei UFC 164 war natürlich der Titelgewinn von Anthony Pettis gegen Benson Henderson. Es war zum ersten Mal auch so ein bisschen der Fight Chris gegen Ricky. Mhm. Ganz klar, ich der Verfechter von Anthony Pettis. es war mein größter Wunsch, dass Anthony Pettis Benson Henderson besiegt. Und ich wusste, wenn es über 5 Runden geht und es wird eine Entscheidung gefällt werden müssen, wird Benson Henderson wieder mal bevorzugt werden. Und das wusste auch Anthony Pettis. Und deswegen hat Anthony Pettis Benson Henderson submitted mit einem Armbar. Ja, aber was war das für ein Armbar? Wie meinen? Was? Ja, der sah ja schon ein bisschen merkwürdig aus. Ja, aus der Not geboren. Aber man muss ganz ehrlich sagen, war ja nur ein ganz, ganz kurzes Ding, der Fight. Aber Benson Henderson hat sich ja vor diesem Lock schon 3 heftige Kicks an die Niere gefangen. Und da habe ich mir schon gedacht, scheiße. Ja, und dann gab es diesen komischen Armbar. Wo Benson Henderson sich die Schulter ausgekugelt hat und Anthony Pettis sich, glaube ich, auch das Knie verzwirbelt hat, ne? Kniegeschichte war davor, aber bei beiden die Verletzung nicht weiter tragisch. Die Kniegeschichte war vor dem Lock? Ja, die war davor. Scheiße. Aber beides nicht weiter tragisch. Man hat einfach gesehen, dass Benson Henderson es nicht verdient hat, diesen Gürtel zu tragen. Das wird jetzt vielen, denke ich mal, auch klar werden in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn er die nächsten Fights bekommt, Benson, oder was? Nö, wenn Anthony Pettis jetzt einfach mal zeigt, wie man so einen Gürtel würdig verteidigt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Benson Henderson, denke ich mal, darf jetzt noch 2-3 Jahre kämpfen und danach kann er dann nach den Weigh-ins rausfegen. Oder rauswischen lass. So, die dumme Sau. Sieht's mal aus. Interessant ist natürlich, wie es jetzt weitergeht für Pettis. Und da sieht es wohl so aus, dass Anthony Pettis jetzt erst einmal seinen Titel gegen TJ Grant verteidigen muss. Und das war ja eigentlich auch der Kampf, oder TJ Grant sollte ja eigentlich gegen Benson Henderson jetzt bei 164 antreten, aber Grant hat sich verletzt. Und Pettis will ja unbedingt gegen Jose Aldo ran, hat ihn auch direkt nach seinem Sieg herausgefordert und zu einem Kampf herausgefordert. Und Aldo hat dann auch erstmal gesagt, ja, ich habe keine Angst vor Pettis, ich kämpfe, wenn es sein muss, auch gegen Cain Velasquez. Also hat den Mund erstmal ziemlich voll genommen, der gute Aldo. Sein Manager hat das Ganze schon wieder ein bisschen anders gesehen, hat gesagt, ja, also diesen Kampf, den gibt's nur, wenn Pettis seinen Titel niederlegt und ansonsten, also den Lightweight-Titel, sonst machen wir das überhaupt nicht. Also da ist ziemlich Bitchfight angesagt. Ja, das ist natürlich, da kannst du einen drauf, kannst du vergessen, was der für eine Scheiße erzählt. Dana hat auch gesagt, der Manager von Aldo macht hier keine Kämpfe, sondern das machen immer noch wir. Mhm. Und alles, was er damit erreicht, ist, dass die Leute denken, dass sein Kämpfer Angst hat vor einem Kampf gegen Pettis. Und es gibt natürlich jetzt schon also jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt diesen Kampf Anthony Pettis gegen Jose Aldo irgendwann nächstes Jahr. Dann gibt's natürlich die Überlegung, wie soll der stattfinden? Es wird ja natürlich, jetzt hat Dana schon gesagt, nicht um einen Titel gehen. Also es wird nicht so eine Geschichte geben, dass beide Titel auf dem Spiel stehen und dann zum Schluss ein Doppelweltmeister dabei rauskommt. Es gibt verschiedene Szenarien. Das eine wäre, dass man sich in den Gewichtsklassen trifft. Ja, es müsste dann, glaube ich, 150 Pfund sein. 155 ist, glaube ich, Lightweight, 145. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. 145 ist, glaube ich, die Aldo-Gewichtsklasse. Und man könnte sich dann bei 150 treffen und dann ist es halt einfach nur ein Kampf zwischen zwei Leuten. 2 Champions, aber ja. Without belt on the line. Dann könnte natürlich auch sein, dass Jose Aldo sagt, ich lege meinen Titel nieder und der Titel ist verkannt und er tritt dann gegen Pettis an. Dass Pettis seinen Titel abgeben wird, das kann man ausschließen. Tja, aber erstmal muss dieser Kampf natürlich zustande kommen. Chris, meine Frage. Ja? Verkannt machen. Du würdest es mit dem verkannt machen. Ich fände es schön, wenn Pettis aus der Division rausgeht. Nee, das wird er nicht machen. Okay. Das wird definitiv nicht passieren. Der Einzige, der seinen Titel niederlegen könnte, vielleicht ist Jose Aldo, aber das glaube ich auch nicht. Macht keinen Sinn. Für mich macht diese 150 Pfund Geschichte Sinn, dass es einen Kampf gibt, wo es um keinen Titel geht. In der Mitte treffen? Ja. Das macht für mich am meisten Sinn. Aldo ist eine Maschine. Pettis ist, wirst du schon sehen, was da passiert. Warte mal ab jetzt, wenn du Benson Henderson siehst, dann bei den Facebook Prelims. So ein altes, dummes Schwein, echt. Leider hat sich Benson Henderson ja die Schulter nicht schwerer verletzt, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. So. Jetzt müssen wir auch erstmal auf eine Diagnose warten. Es ist auf jeden Fall nicht jetzt hier ein Kreuzbandriss oder so eine Geschichte. Ist alles überschaubar. wird keine ewige Auszeit sein. Kann ja auch gar nicht sein, weil das ja der Beste ist. Das ist dein Lieblingsfighter? Ich stehe schon sehr auf Anthony Pettis, aber ich habe keinen expliziten Lieblingskämpfer. Mhm. Ich bin jemand, der bewertet wirklich nach jedem Event ganz, ganz neu. Gut, okay. Nein, so natürlich nicht. Es gibt einfach Leute, die sehe ich gerne. Zum Beispiel auch einen Donald Cerrone, aber deswegen heißt das ja nicht, dass ich jetzt da völlig durchdrehe, wenn der in Octagon steigt. Aber Anthony Pettis entertaint mich bei jedem Kampf und ich finde den Typen großartig. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist ein würdiger und definitiv auch ein Champion mit Zukunft. Und ich freue mich auf die Zeit, die da kommen mag und auf die Kämpfe, die Anthony Pettis bestreiten muss. Das wird mit Sicherheit interessant werden. Ja, da gebe ich dir recht. Und ich bin auch gespannt, wie Benson Henderson aus der ganzen Geschichte rauskommt. Vielleicht geht er ja auch gestärkt aus der Geschichte raus. Ist möglich. Also nach seiner Niederlage, nach seiner ersten, er wurde ja schon einmal von Anthony Pettis vernichtend geschlagen. Vernichtend. Ja, zweimal jetzt verloren, einmal K.O. kann man eigentlich war es ein K.O. Es war eigentlich Glück, dass das dann die Runde zu Ende war, aber es war Showtime-Kick oder was die Geschichte? Nee, das war ja nicht der K.O. dann, sondern das kam ja dann nochmal später. Der hatte einfach nur Glück gehabt, die dumme Sau. Und jetzt wurde halt nochmal submitted. Er war sogar so eine Pussy, dass er es verbal machen musste und nicht ausgetappt hat, was in der Halle für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, muss man vielleicht noch dazu sagen. Denn Anthony Pettis hat das Ding gewonnen und ist erstmal 3 Sekunden im Octagon rumgerannt und die Halle war totenstill. Es hat einfach keiner kapiert, was hier los ist. Und das lag daran, dass Benson Henderson diesen Kampf zwar aufgegeben hat, aber nicht durch Tap, sondern durch verbales Tapping. Und er hat auch erzählt, er ist danach in seiner Kabine heulend zusammengebrochen. Das glaube ich auch. Hat er bei der PR gesagt? Pettis? Nein, Benson Henderson. Ja, das macht er, um auch die Kiddies abzuholen. Weil es eine Pussy ist, ganz genau. Nein. Weil es eine alte Heulsuse ist. PR-Maschine-Apparat. Hat er gesagt, wenn du jetzt ein bisschen Emotionen zeigst, hast du noch Fans. Hast du noch viel mehr Fans. Genau so ist es. Mit seinen Engelslöckchen sitzt er dann da und heult. Dumme Sau. Der Bart war aber schon wirklich grenzwertig, oder? Ja, es ist einfach ein Arschloch. Wir können uns darauf einigen. Ich werde mit dem Typen nicht mehr grün. Der hat mich vom ersten Tag an angekotzt. Mhm. Und ich bin so froh gewesen. Also ich lag nachts wach da und hatte, das muss ich auch nochmal sagen, da muss ich nochmal kurz auf das Vier-Ecken-Tippspiel kommen. Ich bin wirklich zufrieden gewesen mit meinen 8 Punkten. Du hast das ja so ein bisschen niedergeredet, dass wir alle so schlecht aussahen. Aber man darf nicht vergessen, ich habe nur mit 2 Strichen Edge gespielt. Und da darf man sich wirklich nicht beschweren, wenn man dann mal 8 Punkte holt. Da muss man mitnehmen, was geht. Und so saß ich da nachts in dem Bett und habe wirklich gefühlte 3,5 Stunden gebraucht, um einmal so eine Wikipedia-Seite, weil alles andere konnte man sowieso nicht refreshen. Sonst wäre, glaube ich, da auch noch Stromnetz zusammengebrochen. Um einmal so eine Wikipedia-Seite zu refreshen. Und dann stand's da, Pettis. Und ich wusste, hey, jetzt habe ich nur noch 1 Strich Edge. Und ich wusste, es ging nur Showtime in den Tweet. Alles andere hätte da auch wiederum für erhebliche Störungen. Hätte das kritische Datenvolumen zerstört. Ja, wahrscheinlich sogar im Flugverkehr hätte das für Ausfälle gesorgt da in der Region. Deswegen, es war einfach mit der schönste UFC-Tag dieses Jahr. Hast du da an mich gedacht? Kann ich nicht ausschließen, aber kann ich auch nicht bestätigen. Gut. Vielleicht habe ich an dich gedacht aus anderen Gründen, Chris. Lass mal das mal so stehen. Okay. Jetzt wird's interessant. Es gab natürlich ein Co-Main-Event. Ja. Frank, the Pussy Mir gegen Josh Barnett. Mhm. Etwas umstrittenes Ende. Jo. Warst du das genauso? Ich saß nicht so. Frank Mir war weg. Und dann muss man auch sagen, Zacki Bombi. Er war natürlich nachdem der Ref gesagt hat, hier Feierabend, war er wieder komplett da. Aber er war weg, hing da am Käfig und Josh Barnett hat ja darauf eingehämmert. Ja, ich glaube, das Ding abbrechen. Ich glaube auch, dass es, also ich sag mal so, ich glaube schon, dass es ein bisschen zu früh war, aber ich glaube nicht, dass wenn man es laufen lassen hätte, dass das irgendwas geändert hätte. Also der hätte den halt dann völlig K.O. geschlagen. Ich verstehe schon, dass Frank mir sagt, es war zu früh, ich war noch nicht komplett weg. Aber warum? Es war einfach klar, was passieren wird. Es war also von daher, konnte ich damit leben mit dem Ende. Und auch hier wieder. Ja. Soll ich dir sagen, was ich da gedacht habe? Nein, ja. Es war mit Sicherheit ein diskutables Ende. Es war aber das beste Ende für Frank Mir. Alles andere, der wäre kaputt gegangen dann in dem Match. Der Judge Barnett hätte ihn zermalmt, bin ich der Meinung. Na, er sagt, Frank Mir, der hat ja immer eine Ausrede parat, er sagt, seine Idee war die ganze Zeit, den Kampf auf den Boden zu bekommen. Und ja, er hat sich praktisch absichtlich fallen lassen, um diesen Kampf auf den Boden zu ziehen. Und der Referee hätte dann fälschlicherweise gedacht, er wäre halt eben so schwer getroffen worden, dass er jetzt hier K.O. gegangen sei. Natürlich totaler Bullshit. Aber ich finde, das rettet Frank Mir, dieses wirklich, es ist schon ein schwieriges Ende gewesen, kann man nicht anders sagen. Es ist ein filmschiges Ende gewesen. Man kann darüber diskutieren, Weißt du, was ich meine? Es rettet ihn ein bisschen, weil es halt sehr diskutabel war, dieses Finish. Ja, es rettet ihn. Ein Finish ist immer besser, als wäre er komplett K.O. gegangen. Ist richtig. Es rettet ihn allerdings nur bis zum 16.11. Da geht's schon wieder weiter? Und dann kommt UFC 167, 20 Jahre UFC. Und jetzt sind wir da, über das ich dich jetzt schon die ganze Zeit im Unklaren gesagt habe. Alistair Overeem? Ja. Frank Mir trifft auf Alistair Overeem und es ist wirklich der Kampf, der Verlierer ist weg vom Fenster. Das ist ja der Wahnsinn. Kann man so sagen. Also es ist natürlich jetzt nicht irgendwie, dass das da drunter steht, ja, also ja. Loser leaves town oder so. Aber man kann definitiv davon ausgehen, der Verlierer aus dem Kampf Overeem gegen Mir ist done with UFC. Also ich glaube nicht, dass sie Frank Mir entlassen. Ich glaube, Frank Mir würde selber sagen, okay Leute, das war's. Ich glaube auch nicht, dass Alistair Overeem entlassen wird, aber Alistair Overeem hat in einem Interview gesagt, wenn ich am 16.11. verliere, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Aber auch eine geile Aussage, eine ehrliche Aussage, hätte ich so von ihm gar nicht gedacht. Es war ein sehr, sehr interessantes Interview, das ich von ihm jetzt da gelesen habe. Ein anderer Alistair Overeem, ein bisschen mehr wieder der Player, nicht so zurückhaltend und aber auch auf seine Art und Weise dann sympathisch. Es war interessant. Und er sagt aber auch sehr analytisch, ja, es ist richtig. Meine letzten Kämpfe, die waren nicht stark. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ich nicht, also da wirklich überhaupt nichts geleistet habe. Ich habe Brock Lesnar ausgenockt, habe dann Antonio Silva zwei Runden. Aber da hat er doch recht. Ja, ja, ich widerspreche ihm ja nicht. Du widersprichst aber immer mir. Moment mal. Ich komme gleich auf meine Pointe. Du widersprichst immer mir. Ich sage, ich komme gleich. Die letzten beiden Fights unglücklich verloren. Ich komme gleich auf meine Pointe. Und das finde ich wirklich süffisant von dir. Also, er hat gesagt, gegen Antonio Silva, gegen Bigfoot Silva, da zwei Runden klar dominiert. In der letzten Runde hat er dann einen Fehler gemacht und gegen Travis Brown hat er gesagt, also er hatte schon Kämpfe, da wurde das auch dann abgebrochen nach so viel harten Schlägen und er hat sich auch gewundert, dass der Referee nicht dazwischen gegangen sei. Aber Props an Travis Brown, der dann halt eben dennoch den Sieg einfahren konnte. Aber jetzt kommt mein Einwand. Er hatte recht, aber trotzdem hat er die zwei Kämpfe verloren. Und ja, natürlich. Und nicht durch irgendwas Umstrittenes, sondern ganz einfach durch ganz dumme Fehler. Fahrlässigkeit. Nicht nur Fahrlässigkeit, sondern vor allen Dingen auch eine übertriebene Portion von Arroganz. Ja, aber wollen wir die nicht sehen? Die wollen wir sehen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Weil das muss doch der Anspruch von einem Alistair Overeem sein, so ein Bigfoot Silver auszunocken. Ja, und das gegen Travis Brown, das nicht ein Anspruch von uns allen sein? Wenn man hochkommt. Pocho, schönen Gruß. Das mit Travis Brown, das ist mir sogar noch gefallen. Da hat er alles reingelegt, hat Gas gegeben ohne Ende und hat auch danach gesagt, er wollte den Knockout, er wollte unbedingt diesen Knockout. Und er wusste, ich muss ihn noch einmal treffen und deswegen hat er ein bisschen überpaced, sagt er. Und hat dann halt die Quittung bekommen. Das ist mir noch gefallen. Aber der Kampf gegen Antonio Silva, der war eine Katastrophe. Und dann hast du halt einmal einen Kampf, wo du nicht 100% gibst, den verlierst du. Und dann hast du hier einen Kampf, den du taktisch falsch bestritten hast, den verlierst du. Und dann bringst du dich einfach in so eine Position, dass du gegen Frank Mir um deine UFC-Karriere antreten musst. Aber der Kampf an sich ist natürlich großartig. Freue ich mich mega drauf. Freue ich mich sehr drauf. Tipp, Alistair Overeem. Tippe ich auch. Ich tippe, The Ream is back at UFC 167. Ich denke auch. Ich möchte ihn auch weiter sehen. Ich mag so ein Enfant terrible, wie Pocho sagen würde. Ich mag ihn auch und ich bin mir sicher, zwei, drei gute Performance und der ist wieder in der Verlosung mit dabei. Deswegen, hier ist noch nicht das letzte Lied gesungen. Und ich hoffe, dass Overeem Frank Mir besiegen kann. Aber es wird auf jeden Fall nicht leicht werden. Also das man darf sich nicht täuschen lassen von den Performances von Frank Mir. Das ist ein Badass und der auch immer wieder, ich sag das immer wieder, Frank Mir kann jeden submitten. Jeden. Mhm. Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, die einfach besteht. Und sag mal, wo du gerade jeden sagst. Und wie natürlich, wenn du sagst, kann jeden submitten. Ja. Das gehört ja eigentlich gar nicht hin, ich vergiss es. Okay. Ja, also auf diesen Kampf. Hast du das von Tobi mitgekriegt? Können wir uns freuen, 167. Was habe ich mitgekriegt? Hast du das von Tobi mitgekriegt nächste Woche? Nö. Okay. Machen wir weiter. Ja, kannst du das jetzt vielleicht mal ausführen? Nein, finde ich scheiße. Du kannst auch nicht was ansprechen, was du dann nicht weiter ausführst. Ich habe immer Angst, dass ich das vergesse und dann mit dir gerne ansprechen würde, aber. Na, was denn? Tobi ist wirklich der beste Mensch der Welt. Er spendet Knochenmark. Ach so, das weiß ich, ja. Er ist so ein unglaublich guter Mensch. Ja, das weiß ich. Das steht schon länger fest hier. Bei uns im Freundeskreis ist das schon länger bekannt. Okay. Ja, lass uns aber weitermachen mit UFC 164. Denn da gab es noch was doch sehr Beachtenswertes aus meiner Sicht. Und zwar die Performance von Chad Mendes, der Clay Guida ausgenockt hat. Man muss dazu sagen, Chad Mendes war der Erste, der Clay Guida ausgenockt hat. Das an sich ist schon mal eine Ansage. Ja. Und Chad Money Mendes für mich in der Featherweight Division auch definitiv jetzt mal dran, wieder einen Titelkampf zu bekommen. Er hat ja gegen Aldo diesen Titelkampf schon mal gehabt. Hat da in Brasilien schlecht ausgesehen. Oder was heißt schlecht ausgesehen? Aldo hat dieses unfassbare Knie da ausgepackt und Chad Mendes K.O. geschlagen. Aber Chad Mendes ist die Bombe. Ist für mich absolut die Bombe und ich würde mich sehr, sehr freuen über Aldo gegen Mendes. Wenn das jetzt... Ja. Bitte, was? Wenn das jetzt demnächst zustande kommen könnte. Chad Mendes hat mich an dieser einzigen Nacht komplett weggehauen. Ich bin fast schon Fan, muss ich sagen. George, der aus dem Dschungel kam, a.k.a. Clay Guida. Komischer Typ, oder? Auch der ist cool, das ist der Hammer, der Typ. Ja. Sehr sympathischer Mann. Okay, kann sein. Aber Chad Mendes, der Wahnsinn. Der hat ja, das war ja eher so ein Ground-Based-Fight, ne? Die hingen ja wirklich viel auf dem Boden. Aber das war wirklich das beste Beispiel dafür, dass es auch einfach unglaublich spannend ist. Welcher Griff und so, ob da waren ja auch mehrere Triangle-Chokes, ne? Waren ja da drin. Und nie hat einer zum Aufgabe geführt und so geil spannend. Und dann das Ende auch noch in der dritten Runde, ne? Der Knockout, super Chad Mendes, finde ich der Wahnsinn. Absolut. Aber er hat definitiv auch den Kampf völlig beherrscht. Also es war einfach eine sehr überzeugende Performance und für mich ist der jetzt an der Reihe. Er ist sowieso Nummer eins Herausforderer und ich sag wirklich, let's get it on. Jose Aldo gegen Chad Mendes, ich will es sehen, auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir das ja 2014 dann endlich nochmal hin, da ein Rematch zwischen den beiden auf die Beine zu stellen. Und eine schöne Aussage übrigens von, ich glaube, es müsste Rogan gewesen sein, der gesagt hat, wenn Jose Aldo nicht im Featherweight wäre Chad Mendes der Shit überhaupt in dieser Division, weil der hat wirklich alle anderen Gegner halt einfach besiegt, außer diesen verfluchten Jose Aldo, der in seiner Gewichtsklasse wirklich der Berserker ist, definitiv. Und aber ich traue es Chad Mendes zu, dass er alle besiegen kann. Wenn ich mich nicht irre, Featherweight verwechseln, wir dürfen natürlich nicht unseren Dennis, ich kann eine Roundhouse-Kick Siva vergessen. Im Herzen ist er der Größte. Ja. Ich kann eine Roundhouse-Kick? Ich finde den super, die Interviews ist das Dennis Beste. Dennis Siva sollte jetzt erstmal seine größte Herausforderung hinter sich bringen und das ist die Hauptschule abzuschließen. Und dann gucken wir weiter. Chad Mendes ist da Shit. Ist super, finde ich auch großartig. Ich finde das wirklich scheiße. Das war auch bei Non-PG schon immer so, dass wir immer dieselben gut fanden. Wieso ist es denn scheiße? Wenn Leute gut sind, sind sie gut und fertig. Ich finde, da muss mehr... Dann sag halt was anderes. Ist doch dir überlassen. Nee, dir ist es überlassen. Tja, ich habe halt immer die richtige Meinung. Ach so. Deswegen, wenn man mich auch fragt, was willst du, sage ich auch immer, das Richtige. Ganz einfach. Daran kann man sich immer, man kann bei mir praktisch komplett abschreiben, den Wahlzettel. Hast du die Late-Line-Wahl-O-Mat-Folge gehört? Die habe ich gehört, ja. Schön, oder? Wie Holger Klein die Frage gestellt hat. Irgend so ein Schwachkopf hat darauf geantwortet. Und Holger Klein es dazu gebracht hat, dass der Anrufer seine eigene Meinung torpediert hat. Ja, das ist halt seine Art. Ich fand's großartig. Ja gut, man muss auch sagen, da rufen dann aber auch wirklich, also das waren ja jetzt, jetzt sind wir mal ehrlich, aber das sind ja jetzt keine Thesen. Der eine war auch Benny Nazi. Ja, aber das sind ja keine Thesen, die ein normaler Mensch aufstellt, absolut, wie der Typ da. Also von daher, da hast du es ja dann auch wirklich leicht mit so einem Geistesgestörten. Also, das muss man immer dazu sagen. Lass uns aber noch kurz hier weitermachen, weil wir haben noch so viel vor. Und ben genau, das nächste ist Ben Rothwell. Erstens mal, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber diese Trainer... Ich muss dir noch was zeigen. Tut mir leid. Diese Trainer von Ben Rothwell beim Entrance... Diese zwei Kampfzwerge, diese Verrückten. Alter, das ist für mich das Highlight von 164 gewesen. Das geht noch über den Titelgewinn von Anthony Pettis. Das sind doch, sowas kannst du doch noch nicht mal, also sowas wird es bei Rocky nicht mal geben. Die waren gecastet, die waren gecastet. Muss gewesen sein. Und als dann Ben Rothwell, sag ich so mal, in entscheidenden Zügen gegen Brandon Vera lag und der eine immer reinschreit, he's hurt, he's hurt! Und du richtig vorstellen konntest, wie diese zwei kleinen Männchen rumhüpfen da draußen. Ich war so auf Wolke 7, als ich die dann wieder sehen durfte. Und als sie dann in den Ring gekommen sind. Also das ist für mich das Highlight gewesen. Was wärst du für ein Typ? Der Trainer von Carlos Condit ist ja so ein Typ. Everything is okay. Everything is good. You look good. You look good. Dann würde ich ausrasten, wenn jemand mit mir, ich kämpfe um mein Leben, Blood, Sweat and Tears, und da kommt einer ganz ruhig, so Bob Ross-mäßig, fehlt nur noch, dass er einfach noch so eine Flipchart rausholt und dann nochmal so ein schönes Gemälde malt. Würde ich ausrasten, wenn einer so ruhig mit mir redet. Darfst nicht vergessen, das ist Greg Jackson, wahrscheinlich einer der größten Trainer im MMA-Business. Wann kommt eigentlich Fritz Dudek? Fritz Dudek, du meinst eher Uli Wegner. Uli Wegner, wann kommt der eigentlich? Beim nächsten Kampf mit Pascal Graus. Aber das Problem ist, dass Pascal Graus es ja nicht bis zur ersten Runde geschafft hat. Sonst hätte der Uli dem das schon richtig gesagt. Pass auf, der ist schlitzig. Der ist schlitzig. Pass auf, das ist ein Schlitzi. Lass den nicht andrehen. Das kenne ich. Uli Wegner ist für mich als Boxtrainer, aber auch als Mathelehrer. Das Beste, was man sich vorstellen kann. Ja, absolut. Lass uns aber noch kurz bei Ben Rothwell bleiben. Nicht so sehr bei dem Kampf. Also du willst zu dem Kampf noch was sagen gegen Brandon Vera? Ich mag den Gegner, mochte den Gegner von vornherein nicht. Ja, der sieht ziemlich bescheuert aus, aber gut. Aber was ich interessant fand, war Ben Rothwells Aussage nach dem Kampf, denn er hat Travis Brown herausgefordert. Das war ja der Typ, der Alistair Overeem relativ überraschend ausnockte. Und der Kampf würde für mich sogar großen Sinn machen. Travis Brown hat die Reputation noch nicht so, die er vielleicht gerne haben wollen würde. Und von daher würde es für mich schon Sinn machen, warum nicht gegen Ben Rothwell und Ricky? Ja. Ich habe dir gerade, ich weiß, du magst es nicht so gerne in der Sendung, aber klick mal bitte den letzten Link an, den ich dir bei Skype geschickt habe. Guck dir dieses GIF an, was ich dir geschickt habe, und dann Brandon Vera. Findest du, dass die Ähnlichkeit bitte haben? Jetzt absolut. Brandon Vera finde ich so schlaksig. Ein bisschen schlaksig, aber... Hm? Du kommst natürlich aus diesem Gaming- und Comic-Bereich. Damit und kann ich ja nichts anfangen. Vor allen Dingen Cosplay. Ich verkleide mich auch oft privat am Wochenende als japanische Manga-Figur. Das ich auch. Ich bin auch Rollenspieler aus Leidenschaft. Macht auch mal mit. Ja, also bin ich mal gespannt. Brandon Rothwell gegen Travis Brown könnte man mit Sicherheit machen, obwohl wahrscheinlich Travis Brown ein bisschen weiter nach oben schielt in der Heavyweight Division. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Ich finde es aber schön, dass du das Wort schielen nicht mit Benson Henderson heute in Verbindung gebracht hast. Der ist genug bestraft. Okay. Den brauche ich nicht da auch noch irgendwie ankacken. Pascal Graus, Chris hat es leider nicht gesehen. Fight of the Night, muss man dazu sagen. Nee. Pascal Graus gegen Hui Gui Guilim. Aber man muss wirklich sagen, abgeliefert hat er. Er hat alles gegeben, Pascal Kraus. Aber der Asiate ist da in dem Fall dem Deutschen voraus und hat den Jungen ganz schön in den Arsch versohlt. Pascal hat allerdings sich wirklich schwer am Knöchel verletzt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das schon vorm Kampf ein Problem war oder im Kampf entstanden ist. Ist auch völlig egal. Letzten Endes war es ja ein Knockout-Punch, der zum zur Niederlage geführt hat. Und ich finde es jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, dass Pascal Kraus diesen Kampf verloren hat. Der ist noch jung. Da ist also wirklich noch Zeit. Der ist 26. Der kann jetzt dann auch nochmal wieder sich regenerieren. Jetzt hat er zwei Niederlagen. Es ist wirklich jetzt noch nicht. Wo du gerade regenerieren ansprichst. Ich habe ja ein bisschen auf Twitter mit Pascal Kraus geschrieben. Hast du das mitbekommen? Nee. Und zwar hat er direkt nach seinem Fight, nach seiner Niederlage getwittert, oder war ein paar Tage später, zwei, drei Tage später, dass er gerade erstmal Rehab macht oder dass er sich erstmal ausruht im Urlaub. Und da hat er irgendwie ein Bild von der Dominikanischen Republik getwittert, wo er da wohl gerade ist. Und habe ich ihm nur gefragt. In der Deutschen Demokratischen Republik? In der Deutschen Demokratischen Republik in Südamerika. Schön. In der Dominikanischen Republik Urlaub macht und sich erholt. Und habe ich ihn einfach mal geschrieben, wo er denn erst Urlaub macht, wenn er mal ein Match gewinnt. Da endet auch schon die Konversation zwischen mir und Passi. Hat er nicht geantwortet. Hat er nicht geantwortet dann. Komisch. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass er da so sich ein bisschen so hat. Da hätte ich das mal rausnehmen sollen aus dem Tweet. Das könnte sein. Normalen Kampf gewinnt. Ja, okay. Das könnte wirklich sein. Das sind so Kleinigkeiten, die muss ich mir noch angewöhnen. Zwei Sachen müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Der Opening-Kampf, der Main-Card, Dustin Poirier gegen Eric Koch, das war auch ein unfassbarer Battle zwischen den zwei. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie auf den Schirm bekommst. Mhm. Die haben sich es auch ohne Ende gegeben und Dustin Poirier hat das ganze Ding gewonnen. Und es schielt so ein bisschen auf, und da sage ich es wieder, auf ein Rematch gegen Cub Swanson, der uns beiden ja auch ganz gut gefallen hat gegen Dennis Siver. Absolut. Poirier, muss man dazu sagen, hat den ersten Kampf zwar verloren gegen Cub Swanson, allerdings ist er damals eingesprungen für einen verletzten Kämpfer, hatte wenig Vorbereitungszeiten. Er würde gern diesen Makel aus seiner Kampfstatistik streichen, indem er mit einer ordentlichen Vorbereitung zeigt, wie man Cub Swanson besiegt. Ich hätte nichts gegen diesen Kampf. Eine zweite Sache ist dann noch, es gab ja diesen Kampf, über den wir auch im Vorhinein gesprochen haben, von den Facebook-Prelims, nämlich El Ayaquinta gegen Ryan Couture. El Ayaquinta hat diesen Kampf gewonnen, hat den dominiert. Ryan Couture hat einfach keine Chance gehabt, muss man definitiv so sagen. Okay. Und die Frage ist natürlich jetzt an dieser Stelle, wie geht's weiter mit dem guten Ryan? Geht auch von Dana White, meinst du? Oder von Joe Silver? Nee. Was? Ich habe jetzt den Anfang deiner Frage. Der Plan scheint aufzugehen von Joe Silver. Ich fand den Kampf schon okay für ihn. Also das war jetzt nicht so, dass El Ayaquinta da wahnsinnig... Wie heißt der Matchmaker noch? Joe Silver, ja. Ich fand jetzt nicht, dass er da einen wahnsinnigen Vorteil hatte, weil El Ayaquinta war ziemlich lange verletzt, ich glaube anderthalb Jahre, und das war sein Comeback-Fight, und Ryan Couture ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal in einem Oktagon, hat ja bei Strikeforce schon auch dann Kämpfe mal gewinnen dürfen, aber die Performance scheint nicht auszureichen, einfach, um in der UFC mitzuhalten, und das war jetzt ein Facebook-Fight, den er da verloren hat. Wenn er ganz viel Glück hat, bekommt er noch einen Kampf. Ich behaupte aber, das könnte es wirklich schon gewesen sein. Ich habe gerade übrigens noch mal so ein paar Highlights gesehen von Passi. Und das sah mies aus mit dem Knöchel. Ja, klar. Also das war schon... Hatten mit Sicherheit behindert. Würde ich behaupten. Das würde ich auch was sagen, ja. Aber gut, was will man machen? Ganz kurz noch. Wir haben ja gerade Fight of the Night angesprochen. Knockout of the Night, Chad Mendes, Submission of the Night, Anthony Pettis. Und damit konnte ich wirklich wohlig ins Bett gehen und dann entschlummern. Pascal Kraus als Deutscher mit Fight of the Night, Knockout of the Night, Chad Mendes und natürlich der größte MMA-Fighter jenseits von Eden, Anthony Pettis. Mhm. Unfassbar. Gegen wen hat er eigentlich nochmal gekämpft? Ach, man weiß es eigentlich gar nicht. Mhm. So, dann kommen wir jetzt zu der Fight Night 28, die du zuletzt gesehen hast. Die verlor... Chris, jetzt halt dich fest, im Vergleich zur Fight Night 27 bei den Zuschauerzahlen nochmal 35%. Ja, wundert mich doch aber das, ganz und gar nicht. Das ganze Ding wurde geschaut von 500.000 Zuschauer. Das ist natürlich nicht besonders stark. Dana White wurde daraufhin wieder angesprochen. Dana, Zuschauerzahlen so. Er hat gesagt, halt dein Maul, du dummes Arschloch. Ich glaub, was hat er gesagt? Nein, natürlich soll er das nicht gesagt. Aber er hat unterm Strich gesagt, Jungs, macht euch keinen Kopf, das ist ein Prozess, lasst es einfach laufen. Es sind viele Events, es ist ein Event, der 15 Uhr losging in den USA, 15 Uhr mittags. Und er ging nicht davon aus, dass da Zahlen entstehen, die hier das Haus wegblowen. Ja? Kann man erstmal so stehen lassen, wenn man nicht so wahnsinnig gute Insider-Informationen hätte wie ich. Denn wegen der schlechten Ticket-Vorverkaufszahlen musste die UFC zwei Tage bevor das Event stattfand, auch noch die Halle wechseln. Also es haben einfach so wenig Zuschauer Tickets sich gekauft, dass sie gesagt haben, also wenn wir das in der eigentlich dafür vorgesehenen Halle machen, hätten wir uns lächerlich gemacht. Dann hätten wir uns lächerlich gemacht, also sind sie umgezogen. Es wurde aber auch noch dazu gesagt, dass man das wohl hätte sowieso machen müssen, weil am selben Abend ein Fußballspiel stattgefunden hätte und die Polizei dann nicht zugestimmt hätte, dass in der eigentlich vorgesehenen Halle diese Veranstaltung hätte stattfinden können, wenn nebenan dieses Fußballspiel stattfindet. Und also man hat wahrscheinlich hat beides so ein bisschen miteinander reingespielt. Die UFC wird sich aber dann auch gedacht haben, oh ja, also klar, wir haben nichts dagegen. Das braucht man überhaupt nicht lange drum rumreden. Und im Vorverkauf gingen nur 4.200 Karten weg. Das ist natürlich nicht viel. In der Halle waren dann 5.100. Eigentlich gehen da 16.000 rein. Also das war natürlich, es war das schon lang erwartende, also damit hat eigentlich jeder gerechnet, dass das Ding nicht so richtig drawt. Man hat sich da ein bisschen mehr erhofft durch Glover de Jura, aber ja, es hat halt dann doch nicht ausgereicht, um da wirklich für ordentlich Stimmung zu sorgen. Und ich bin ja auch der Meinung, da gebe ich dem guten Dana White recht, lass das Ding einfach mal laufen, bevor man jetzt da gleich einen Kopf in den Sand steckt und alles absolut schlecht. Ja, nicht vogelwild werden, das ist das Schlimmste. Laufen lassen, die Events, die jetzt kommen, sind gut und es braucht eine Zeit, bis es sich einspielt und die UFC wird Veränderungen vornehmen, da bin ich mir sicher und genauso wird der ein oder andere Fernsehzuschauer vielleicht in Zukunft anders sich das reinziehen oder ja. Weiß der Kuckuck, es wird auf jeden Fall was passieren. So. Und ich bin der Meinung, einfach mal ein halbes Jahr Zeit geben und dann sieht man weiter. Boah, ich muss erstmal, ich habe vorhin... Was, hat man gar nicht mitbekommen. Pizza Rucola getrunken. Pizza Cola? Pizza Rucola getrunken und einen gemischten Salat gegessen und 6 Paninis. Und 2 Eis. 6 Paninis? Und 2 Eis. Quatsch. Dann bin ich satt gewesen. Mhm. Main Event, Glover de Jura gegen Ryan Bader. Und da fängt der Fisch schon an zu stinken. Explain me this. Ja... Ich als noch nicht so fortgeschrittener MMA-Fachmann, das Main Event muss immer irgendwie seinen Reiz haben. Und wenn es schon nicht von den großen Namen lebt, dann muss es wenigstens von einer gewissen Feud leben, wie bei Condit, Kampman. Weißt du, was ich meine? Ja. Da steht hinter. Ja, ich weiß. Sie haben halt hier darauf gesetzt, der... Hometown Hero, der kriegt einen guten Gegner und das muss ziehen. Ja, ich fand den Fight gut, muss ich sagen. Ich fand den Fight sehr gut. War natürlich jetzt auch nicht so lang. Aber ich war für Darth Bader, ganz klar. Und er hat sich ja auch grundsätzlich gut gehalten. Aber dann kam man diese Kombination aus out of nowhere, muss man wirklich sagen, aus der Bedrängnis von Glover Teixeira. Und dann war Schicht. Und ich finde, da kann man Bader jetzt auch nicht groß einen Strick draus drehen. Oder was meinst du? Der hat, ich glaube, dass Glover Teixeira das Ganze einfacher vorgestellt hat. Und so ein bisschen, er hat ja danach auch gesagt, er war ein bisschen zu sehr auf Wolke 7. Was war denn das für eine Art und Weise, wie er den Fight celebrated hat? Nämlich gar nicht. Ja, hat er doch erklärt. Das wollte ich jetzt gerade ausführen. War er enttäuscht mit sich selbst? Wollte ich jetzt gerade ausführen. Als du mir reingeredet hast, war ich mitten in der Erklärung. Okay. Also er war nicht zufrieden mit seiner Performance und er hat das auch begründet. Er ging so ein bisschen zu viel Selbstvertrauen in die ganze Geschichte rein. Und hat so einen kleinen Warnschuss gebraucht. Das war dieses leichte Annocken von Ryan Bader in Richtung Glover Teixeira. Und das hat ihn dann so ein bisschen wieder aufgeweckt. Er war insgesamt nicht zufrieden mit der Performance. Er weiß, dass es besser geht. Und deswegen hat er sich eben nicht großartig gefreut. Er hat sich ja, by the way, auch am Fuß verletzt. Wird auch ein bisschen ausfallen. Aber es war jetzt nicht die Performance, die alle sehen wollten. Weil es galt ja so ein bisschen die Regel, sollte Glover das Ding gewinnen und sollte John Jones jetzt als nächstes gegen Alexander Gustafsson gewinnen, dann gibt's Teixeira gegen Jones. Davon ist Dana White offensichtlich jetzt abgerückt, denn er hat jetzt in einem Google Hangout am Donnerstag gesagt, wenn John Jones gewinnt und Daniel Cormier, dann wird Daniel Cormier von Heavyweight in Light Heavyweight runtergehen und dann gibt's Jones gegen Daniel Cormier und das ist auch der Kampf, den, glaube ich, alle sehen wollen. Okay. Also Glover muss noch ein bisschen warten. Und das ist ein Brett, ja. Glaubst du auch, also so das allgemeine Gefühl im Moment vor dem nächsten Pay-Per-View, dass John Jones Gustafsson wegjobbt, ja? Jobbt nicht, aber es ist auf jeden Fall, John Jones ist für mich der beste MMA-Fighter aktuell. Okay, okay. Und dann, deswegen gehe ich davon aus, dass er diesen Kampf gewinnt. Ob er den jetzt da wirklich in kürzester Zeit ausnockt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke, das wird vielleicht schon ein Kampf sein, der über die volle Distanz geht, aber ja, abwarten. Das ist schwierig zu sagen. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass John Jones das Ding verliert. Ist schwer, den zu schlagen. Es ist wirklich schwer. Mhm. Tja, ich fand, der Main Event hat zum ganzen Event gepasst. Weil das ganze Event war genauso farblos wie der Main Event. Und das ist das Problem. Es gab eine große Erkenntnis für mich bei diesem Event. Ja. Das ist ein Fighter, aber fahr ruhig fort erstmal. Ja, wenn du halt 3 Events in 7 Tagen machst und dein letztes Event dann wirklich sehr durchschnittlich darüber kommt, dann ist das letzte Event, was dir in Erinnerung bleibt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, weil eigentlich war 164 kein schlechtes Event. Aber trotzdem hast du jetzt immer die Fight Night 28 im Hinterkopf. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen, wenn man da sich vielleicht was... Ich verstehe ja, dass vor Ort wollen die Leute eben diese 9 oder 10 Kämpfe sehen, aber so vom Gefühl her ist eher, er macht doch halt nur 5 Kämpfe und scheiß auf den Rest. Aber ich verstehe natürlich, dass sie die Halle vollkriegen müssen auch irgendwie. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte da nur 4, 5 Kämpfe gemacht, dann wären wahrscheinlich nur die Ordner da gewesen. Und ja, das kann man ja auch nicht bringen. Jetzt wolltest du aber irgendwie jemanden hier loben oder eben nicht? Ja, doch, absolut. Ich merke schon, wir müssen ein bisschen Gas geben. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt irgendwie gerade jetzt auch so ein bisschen gehypt bin, und zwar von einem Fighter, Jacare Souza, für dich wahrscheinlich schon ein Mann, mit dem du schon 2-mal im Bett warst, aber fand ich großartig, einen Typen. Nicht nur wegen seinem Entrance, ja, ein bisschen strange der Typ, aber super geiler Typ. Ja, für mich der beste Jiu-Jitsu-Kämpfer aktuell in der UFC. Mhm, okay. Großartiger Mann, Middleweight, definitiv wird er eine Zukunft haben. Leider wird er jetzt 180 Tage erstmal ausfallen, lange, lange Zeit, weil er sich auch am Fuß verletzt hat. Das ist ein bisschen doof. 180 Tage, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, in der Kürze der Zeit, ist das ja fast ein halbes Jahr. Macht man dir nichts vor. Ganz ernst. Und das ist natürlich schade, aber gut. Ändert ja nichts daran, dass er gegen Yushin Okami, der auch kein unbeschriebenes Blatt ist, wirklich, also unglaublich gute Figur gemacht hat. Und ja, also ja, der hat mich auch erneut vom Hocker gerissen, der Typ, und hat leider nicht Knockout of the Night gewonnen. Das hat nämlich Glover Teixeira gewonnen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber gut, sei es drum. Komisch, ja, komisch. Hätte ich eher Jacare übergeben. Ein anderer, der mir auch sehr gut gefallen hat, war Joe Benavides. Mhm. Joseph Benavides, der Jussier Formiga K.O. geschlagen hat. Noch nie gehört, die Typen. Ja, doch, ich habe den gehört, ich denke mal von der einen oder anderen Brasilien-Card. Benavides ist auch einer von den Alpha-Male-Jungs, genauso wie Chad Mendes. Also da läuft's weiterhin, seitdem Dwayne Ludwig. Ryan Faber läuft's doch auch. Ja, ja, habe ich auch nicht in Abrede gestellt. Aber seitdem der eben da die Striking- und Head-Coach-Geschichte übernommen hat, sind die Jungs von Alpha-Male wirklich auf einem Run. Und Dwayne Ludwig hat ja gesagt, oder Ludwig, ist mir scheißegal, wie ihr den jetzt da aussprechen wollt, ich sag der Dwayne Ludwig, hat gesagt, er macht so lange weiter, bis alle Jungs diesen Gürtel oder einen Gürtel um die Hüften tragen. Und bei Mr. Benavides, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch für mich eine Zeit für ein Rematch um den Titel. Und zwar natürlich gegen Demetrius Johnson. Auch die beiden haben schon gegeneinander gekämpft. Aber auch hier sehe ich eine unheimliche Weiterentwicklung. Und Benavides ist aktuell auf Platz 1 gerankt und hätte ich kein Problem damit, wenn wir Demetrius Johnson gegen Joe Benavides 2014 dann sehen dürften. Also sehr, sehr, sehr, sehr beeindruckende Performance von Benavides. Ich weiß nicht, hast du den Kampf gesehen? Ja, ja, ja. Also wird dir wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Absolut. Benavides finde ich großartig. Finde ich super. Ich mag also auch Demetrius Johnson, Mighty Mouse, mag ich überhaupt nicht. Mittlerweile bist du also doch im Alpha-Male-Fanlager angekommen. Ich muss sagen, Raya Faber auch nicht so schlecht, ja. Siehste, hab ich doch gewusst. Ein anderer hat uns Europäer gut vertreten. Ich sag ja ganz gerne Popeye zu ihm. Zu Uriah Faber? Ja. Ist aber auch despektierlich von dir. Warum? So bist du aber. Du bist so ein Mensch. Ja, mach mir ja auch ein Stück weit. Auf Äußerlichkeiten achtest du. Das war schon bei unserer ersten Bekanntschaft so, da musste ich zuerst ein Bild schicken. Eben jenes von dem Nazi. Und nur so konnte ich dich rumkriegen. Was? Ja, so ist es. Ich wollte zu dem Europäer kommen, den der gute Bruce Buffer als Piotr begrüßt hat. Aber er heißt natürlich, wie wir wissen, Piotr Hallmann, der doch relativ überraschend Francisco Trinaldo besiegt hat. Kannst du dich an den Kampf auch erinnern? Submission? Mhm. Ja. Ja. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Fight of the Night war, aber definitiv Submission of the Night, die hat er auch bekommen. Ich möchte sagen, es war Fight of the Night von der Main Card. Ich fand das schon den besten Fight, den ich gesehen habe da. Ja, für mich war es Rafael Natal gegen Tor Trönk. Das war für mich der Shit schlechthin. Also sowas habe ich, da kommen wir auch gleich noch dazu, sowas habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Rein vom Jiu-Jitsu her, vom was da auf dem Boden abging, das war so viele Überrollen und Mitrollen. Stimmt, diese ganzen Reversals, ne? Unfassbar, was da abging. Das waren diese ganzen Reversals auf dem Boden, ne? Genau. Stimmt, absolut. Auch super. Das fand ich großartig. Aber ich habe mich gefreut, dass der Piotr in Brasilien den Brasilianer besiegen konnte. Das hat mir schon irgendwie imponiert. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit dem weiter verhält. Der ist ja offensichtlich auf europäischer Ebene gesehen wirklich eine Nummer. Also da bin ich mal gespannt. Und ja, wie gesagt, für mich der Grund, warum man dieses Event hat sehen müssen, einfach Rafael Natal, der ja natürlich in New York eigentlich sein Gym hat und in Brasilien verwurzelt ist, gegen Tor Dröng, den kennt man auch noch von Ultimate Fighter 17. Da muss man wirklich, also der Typ, was der da abgeliefert hat, also was der auch eingesteckt hat an Punches und so, unfassbar, hat den Kampf zwar verloren, aber viele Herzen gewonnen. So kann man es, denke ich, mal sagen. Großartiger Kampf. Mhm. Dann sind wir durch mit den UFC-Events, Chris. Schön. Dann kommen wir jetzt zum Schluss zu meiner definitiv neuen Lieblingsshow. Die nennt sich nämlich The Ultimate Fighter und geht in die 18. Staffel. Los ging's nicht diesen, sondern letzten Mittwoch. Ganz kurz, weil ich schon ein paar Tweets bekommen habe, wie man das Ganze gucken kann, ohne sich damit dann gleich in irgendwelche illegalen Gefilde rumzutummeln. Also es ist ganz einfach und auch relativ preiswert. Es gibt den Season Pass aktuell, der kostet $22 zu erwerben über ufc.tv und diese $22 lohnen sich definitiv. Da macht man nichts falsch und ich finde den Preis auch mehr als angemessen für so eine ganze Staffel. Da ist natürlich das Finale dann, glaube ich, nicht mit dabei. Also da müsst ihr da jetzt nochmal genau recherchieren, aber ich glaube, das Finale ist nicht mit dabei. Aber es macht ja nichts, weil wir in Deutschland das Finale ja sowieso umsonst dann wiederum sehen dürfen. Also sprich, ihr kriegt die ganzen Weekly Shows. Ich glaube, in Amerika laufen sie mittwochs und ab donnerstags bekommt man dann die Shows zum Download beziehungsweise als Stream auf ufc.tv zu sehen. Und ja, also für den Preis 21,99 macht man keinen Fehler. Chris, hast du denn dein Abonnement schon abgeschlossen? Ich werde es wohl leider tun. Ja, nee, das ist doch völlig okay. $22 finde ich wirklich nicht. Finde ich wirklich nicht übertrieben, oder? Ich werde es wohl tun, ja. Ja, finde ich auch. Sollte man auch. Ich werde das wahrscheinlich am Sonntag dann alles nachholen. Morgen wird's. Ja, es sind ja nur zwei Events bis jetzt gewesen. Ja, wie lange geht so Ding? Eine Stunde, ne? Ja, eine Dreiviertelstunde ohne Werbung. Und die erste Veranstaltung ging 1,5 Stunden. Da waren ja die Ausscheidungskämpfe, wer ins Haus kommt. Ja. Und bevor wir da ein bisschen drüber reden, über die Leute, die da im Haus drin sind, oder bevor ich da ein bisschen was dazu sage, du musst es ja noch ein bisschen nachholen, kann ich wiederum mit schlechten Zahlen für die UFC dienen. Denn der Auftakt zu Ultimate Fighter 18 war der schwächste Start nach Roy Nelson gegen Shane Darvin. Nur 0,76 Millionen haben sie das Ganze angeguckt. Im Vergleich Shane Darvin gegen Roy Nelson vor einem Jahr reichte 0, oder ja, knapp eine Million. 0,9900.000 Leute haben sie das Ganze angeguckt. Wo läuft das in den USA? Auch auf Fox Sports One. Also das sind natürlich ähnliche Voraussetzungen. Ich finde diese Zahl nicht dramatisch, sage ich gleich dazu. 760.000, um genau zu sein, ist okay. Da geht auch noch was nach oben. Ich glaube, dass die Staffel wird wahrscheinlich das Potenzial haben, sich bei einer Million festzusetzen. Aber da müssen wir mal die nächsten. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass die Staffel der Shit wird, ne? Ja, naja, Moment mal, du gehst immer mit den falschen Voraussetzungen da so ran. Du musst natürlich gucken, das ist ein ganz neuer Sender. Ach, stimmt, da wäre ich nicht müde, das immer wieder zu sagen. Mhm. Und Dann ist es ein neuer Sendeplatz, wenn ich. Nee, warte mal, doch, es ist von Dienstag auf Mittwoch geswitcht. Das kommt auch noch dazu. Und insgesamt ist es natürlich interessant, wie schneiden eigentlich die anderen Sendungen bei Fox Sports One ab? Dazu kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber das wäre jetzt interessanter eigentlich, mal zu gucken, wie schneiden die anderen Sendungen bei Fox Sports One ab. Damit kann ich jetzt, wie ich schon eben gerade sagte, nicht dienen. Aber ja, es ist mit Sicherheit nicht so, dass die UFC gerade im Kreis hüpft und sich freut, aber ich glaube auch nicht, dass sie den Sand in den Kopf stecken. Ich glaube wirklich, andersrum, den Kopf in den Sand stecken, habe ich Podolski gemacht hier gerade, hast du gemerkt. Naja. Aber ich glaube schon. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Mhm. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was nach oben geht. Also, mal abwarten. Dana sagt ja die ganze Zeit, wer sich diese Staffel angeguckt hat, wird zum Schluss wissen, warum Ronda Rousey der Shit ist und so weiter und so fort. Also es könnte natürlich ein billiger Werbeversuch sein, aber es könnte auch sein, dass das Ding wirklich dir Gänsehaut verschafft jeden Mittwoch. Also bei mir war es so, dass ich gleich weitergucken wollte nach der Ausgabe am Mittwoch und mich geärgert habe, dass ich eine Woche warten muss. Dazu kommen wir gleich noch warum. Vielleicht ein bisschen was zu Leuten, von denen ich im Vorhinein mal was gehört habe. Es sind ja Frauen und Männer im Haus. Von den Männern, bin ehrlich, kenne ich niemanden. Aber von den Damen kennt man unter anderem Shayna Baszler natürlich, die im Team Rousey ist. Juliana Pena, die im Team Tate ist und die man auch bei der ein oder anderen UFC-Veranstaltung schon an der Seite von Misha Tate gesehen hat, weil die beiden sehr gute Freunde sind. Und natürlich Roxanne Mutafari, die schon ewig dabei ist und auch im Team Tate zu finden ist. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich mache noch ein anderes Ding mit rein bei Ultimate Fighter 18. Tim Gorman, der musste mittlerweile schon verletzt ausscheiden, wurde durch Luis Fisetta ersetzt. Das war ein Typ, der bei den Ausscheidungskämpfen unheimlich einen guten Kampf gezeigt hat gegen irgend so eine andere Pfeife, die jetzt auch im Haus ist. Und Dana hat zu Recht gesagt, wenn einer verletzt ist, dann darf der nachrücken. Warum ich überhaupt die Meldung mit reinnehme, ich fand den Tim Gorman eigentlich, den fand ich eigentlich hervorragend, den Typen. Denn der hat dann erstmal gesagt, als er ins Team Tate gewählt wurde, hat er gesagt, also Leute, ich habe keine Ahnung, wer Misha Tate sein soll. Ich habe von der noch nie was gehört. Ich gehe davon aus, dass die mich kennt, aber ich kenne sie nicht. Also frage ich mich, was ich hier überhaupt will. Was will die mir überhaupt coachen? Und irgendwann hat er dann später die Idee gehabt, pass auf, wir machen Folgendes. Ich kämpfe gegen Brian Carwin, das ist der Boyfriend von der guten Misha Tate. Und wenn ich den besiege, dann kriege ich ein Date mit Misha. Und damit, das finde ich schon sehr sportlich. Und damit hast du natürlich schon zwei Leute, die den guten Freund von Misha Tate im Oktagon haben möchten, so muss man sagen. Ich weiß nicht, weißt du denn die erste Person, die gern Brian Carwin, weißt du? Nein. Nein. Das ist Ronda Rousey wurde mal gefragt, gegen welchen Mann sie gerne antreten würde. Ach. Und da hat sie gesagt, ja gegen den, weil das letzte Arschloch ist. Das ist der Grund, warum sie und Misha sich so hassen. Das sei wirklich die absolute letzte Pfeife. Also die lässt wirklich kein gutes Haar an. Ich gucke nur die ganze Zeit nach, weil ich glaube, Brian Carway ist absolut richtig. Es kam mir gerade so komisch vor, wie ich den Namen ausspreche. Aber es ist richtig. Also der gute Tim Gorman hat Brian Carwin rausgefordert und im Endeffekt auch Ronda Rousey, weil sie dem einfach nur einen Kopf abreißen will, auf Deutsch gesagt. So, jetzt aber zum ersten Hammer. Man muss sagen, Shayna Baszler ist wirklich für mich die beste Fighterin, die aktuell nicht in der UFC im Bantamweight beheimatet ist. Großartige Kämpferin. Ich glaube sogar, dass die Ronda Rousey gefährlich werden könnte. Und die hatte jetzt den ersten Kampf gegen Juliana Pena, die eben die Freundin von Misha Tate. Man muss sich das vorstellen, Misha Tate hat den Flipcoin gewonnen und durfte praktisch als allerersten einen Kämpfer aussuchen und hat die gute Juliana Pena genommen, die auch ein bisschen geil aussieht. Und auch die Freundin ist halt eben von Misha Tate. Und Ronda Rousey hat für mich eigentlich die beste Fighterin genommen, nämlich Shayna Baszler. Und hat dann sich gedacht, pass auf, ich nehme Shayna und stell die gegen Juliana. weil dann hat Team Tate praktisch gleich, also wird so ein bisschen gesprengt, ja. Sie zeigt halt gleich, wo es lang geht, die gute Ronda Rousey, und tritt ihrer Kontrahentin mal so richtig in den Arsch, indem sie ihre Freundin wegnimmt, mehr oder weniger. Und das ist eben nicht eingetroffen. Denn wirklich durch einen riesen Upset gewinnt Juliana Pena dieses Ding, schmeißt die große, große Favoritin in der ersten Runde raus. Großartige Geschichte natürlich. Erste Runde ging ganz klar an Shayna Baszler. Und danach wurde sie so ein bisschen nachlässig. Danach hat sie sich so ein bisschen, weiß ich nicht, auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Ronda Rousey hat danach gesagt, ja, sie hat dann gemerkt, die zweite Runde hat sie verloren und ist davon ausgegangen, wir gehen dann in die dritte. Und dann submitted aber die gute Juliana Pena, die eigentlich wirklich für viele stand fest, Shayna Baszler wird diese Staffel gewinnen. Und das ist natürlich wirklich ein riesen Upset. Und dann gab es eine unfassbare Reaktion von Ronda Rousey. Man muss sich vorstellen, die Juliana Pena gewinnt das Ding. Natürlich stürmt Misha Tate in den Ring, drückt sie, freut sich, sie lachen und danach sagt Ronda Rousey, dass Misha Tate für jedes Lachen bezahlen wird. Und sie sagt das mit einem, und sie sagt das mit einem Gesichtsausdruck, dass ich mir sicher bin, dass der Kameramann sich eingeschissen hat dabei. Sie sagt das so mean und mit verheulten Augen. Sie heult, ich habe es auf Vine aufgenommen und dann gleich auf Twitter hochgeladen, weil das so unfassbar war. Du siehst einfach nur, wie sich zwei Freundinnen über den Sieg freuen und Ronda Rousey steht danach vor der Kamera und sagt, sie hat ja gelacht über die Schmerzen meiner Kämpferin, dafür wird sie bezahlen, die. Und dann ist es einfach nur noch rausgepiept. Und später sieht man sie dann auch noch gemeinsam, also man sieht sie eigentlich nicht gemeinsam rauslaufen, sondern Misha läuft so raus, relativ vergnügt, und Ronda kommt von hinten und sagt nochmal, dafür wirst du bezahlen, und rennt an ihr einfach nur vorbei. Und Dana White hat in dem Hangout auch gesagt, ab da war Feierabend, ab da brannte die Luft. Und dasselbe hat Juliana Pena in ihrem Blog auch bestätigt, den ich mir heute Morgen durchgelesen habe. Die hat auch gesagt, bis dahin konnte man sogar den Eindruck gewinnen, dass Ronda eine nette Frau ist. Mhm. Und ab diesem Moment war Riot angesagt. Dann hat das ganze Blatt sich gewendet und man kann sich drauf freuen, wie das jetzt in den nächsten Folgen sich dann bemerkbar macht. Super. Also den Anfang fand ich schon interessant. Ich kann jetzt bei mir noch nicht die Transformation vom Rousey-Fan zum Rousey-Hater feststellen. Ich mag auch Misha Tate, weil sie eine süße Maus ist. Sie ist halt schon so dieses typische shiny US-Girl, was sie dann auch wieder so ein bisschen kacke macht. Also ich bin immer noch ein Rousey-Guy, absolut. Das ist mal das Wichtigste, was so in den ersten zwei Folgen passiert ist. Ist ja natürlich noch nicht allzu viel gewesen. Was aber noch erwähnenswert ist, ist zwar jetzt die 18. Staffel, aber die 19. steht natürlich fürs Frühjahr 2014 in den Startlöchern. Und da wurde bekannt gegeben, wer die Coaches sind. Oh, ja. Und das sind die, ja, ich will schon sagen, jetzt muss ich meine Worte wohl wählen. Aber ich würde schon sagen, so zwei, also ich tue mich schwer. Also es sind zwei Legenden im Lightweight, in der Lightweight Division. Zum einen der erfolgreichste Champion aller Zeiten im Lightweight, BJ Penn gegen Frankie Edgar. Und das ist interessant, denn Frankie Edgar konnte ja BJ Penn zweimal besiegen. Dana White hat gesagt, seitdem kämpft der gute BJ so ein bisschen mit Dämonen, sage ich jetzt mal. Und es muss wohl so gewesen sein, dass BJ Penn vor 3 Tagen bei Dana White angerufen hat und gesagt hat, ich möchte gegen Benson Henderson kämpfen. Daraufhin hat Dana White BJ Penn versucht zurückzurufen. Der ging nicht ans Telefon. Eine 3/4 Stunde später hat dann BJ Penn bei Dana White wieder angerufen und hat gesagt, ich bin absichtlich nicht ans Telefon gegangen, weil ich weiß genau, du möchtest mir das ausreden. Und Dana hat dann auch gesagt, ja, ich will dir das auch ausreden, weil ey, du musst dir nichts mehr beweisen. Du hast schon alles erreicht. Was soll das? Warum willst du jetzt gegen Benson Henderson antreten? Dann hat BJ Penn gesagt, weil ich hoffe, dass wenn ich Benson Henderson besiege, dass du mir nochmal eine Chance gibst gegen Frankie Edgar. Weil Frankie Edgar hat eben damals BJ Penns unglaublichen Run als Light Heavyweight Champion beendet und auch das Rematch konnte BJ Penn nicht gewinnen und BJ Penn ist der Meinung, dass Frankie Edgar einfach, das war ein Zufall. Er ist deutlich besser als Frankie Edgar und das ist bei ihm einfach, er hat es beschrieben als Stein im Schuh. Also einfach etwas, was ihn immer stört, und mit dem hat er die ganze Zeit zu kämpfen und deswegen kommt er nicht mehr auf die Beine und er braucht diesen Kampf. Und Dana hat gesagt, ich hatte meine Probleme mit BJ Penn, aber der Typ ist schon genauso lange da, solange wir hier die UFC übernommen haben, und deswegen bekommt er diese Chance von mir. Und es wird, also Ultimate Fighter 19, dann das Duell zum dritten Mal zwischen BJ Penn und Frankie Edgar geben. Rein vom Coaches-Standpunkt her ist das großartig. Und ich glaube, das könnte eine interessante Staffel werden. Aber wir sind natürlich jetzt noch am Anfang der 18. und die wird uns auch noch viel Spaß bereiten. Ich habe alle Themen, hast mich noch heißer gemacht. Ich habe alle Themen durch. Mhm. Es waren ganz schön viele, aber wir haben ja auch ganz schön lange nicht mehr gesendet, will man fast schon behaupten. Und Chris, es wird auch gar nicht lange dauern, bis wir wieder senden. Ja. Sehr wahrscheinlich schon nächste Woche, wenn wir einen Blick wagen auf UFC 165. John Bones Jones versus Gustavsen. Genau, so ein bisschen euch ein bisschen anheizen auf das Event. Ich denke mal, wenn alles gut läuft, vielleicht schaffen wir es mittwochs, aber wir besprechen das. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Aber wir gucken natürlich, dass wir jetzt wieder, nachdem wir beide aus dem Urlaub zurück sind, regelmäßig senden und euch mit 2,5 Stunden kloppern wie jetzt und auch mit 2 Stunden kloppern wie bei der letzten Ausgabe verschonen. Denn ich stehe eigentlich auch eher auf die 1-Stunden-Varianten. Kann man so sagen, oder Chris? Das kann man so sagen, Ricky. Ich hoffe, dir hat es dann dennoch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es einen Mordsspaß gemacht, Ricky, absolut. Ich weiß es ja immer nicht. Ich laber ja die ganze Zeit. Dann denke ich immer, ach, das vielleicht langweilt es dich. Nee, überhaupt nicht. Okay, wenn es euch auch nicht gelangweilt hat, dann könnt ihr mir entweder einblasen oder ihr geht auf Facebook und sucht da MMA Radio und liked das. Ihr könnt natürlich auch auf Twitter irgendetwas followen und bei iTunes 5 Sterne. Was macht man damit eigentlich? Was man davon hat? Nee, was man damit macht mit den 5 Sternen? Kauft man sich Sachen. Okay, dann kauft ihr ein paar Sachen mit 5 Sterne. Da würden wir uns freuen. Es gab übrigens auch eine Frage, warum ich die MMA-Radio-Geschichte bis jetzt nur im Wrestling-Forum gepostet habe und nicht auf dem Cyborg im Kampfsport-Forum. Es ist mir eine zu elitäre Community. Das ist eine sehr elitäre Community. Leute, die sehr, sehr viel Ahnung haben und kommen mir so ein bisschen so vor, als wenn man vielleicht nicht weiß, wie der Schnürsenkelbinder vom Facebook-Fighter aus Honolulu heißt, dass man da nicht ganz so angenommen wird. Deswegen, wir üben weiter, nehmen euch mit, erzählen euch das, was wir wissen und hoffen, dass ihr am Ende ein bisschen Spaß dabei hattet. Sehr schönes Schlusswort, finde ich. Das stimmt. Ricky? Es war wirklich unglaublich schönes Schlusswort. Muss ich auch sagen. War ja dann auch im Endeffekt eine kurze Sendung. Sehe ich das gerade richtig, dass du hier nebenbei auf 4 Ecken 2 Elfer gepostet hast? Was? Ich sehe es doch. Was denn? Ja, hast du. Witzige Sache. Das Spielchen kann man mitmachen. Wer sind eure Top-Teams der Champions League? Das hast du hier vor einer Stunde gepostet. Das ist richtig, ja. Das war mitten in der Sendung. Na und? Na, bleib mir doch unbenommen. Ich rödel mir hier einen ab und versuche dieses Projekt wirklich. Ich weiß, dass wir im Endeffekt schon wirklich am Zenit angekommen sind, aber ich versuche es noch weiter nach oben zu treiben, dass wir vielleicht mal 11 oder 12 Likes schaffen und du postest hier bei deinem Kindergarten-Podcast. Also nun bitte, das ist ja jetzt echt. 0-0 zur Pause zwischen Stuttgart und der anderen Mannschaft. Ja. Ricky, ich glaube, wir sollten dann aber auch zum Ende kommen, denn weil ich noch was für 4 Ecken 2 Elfer posten musst wahrscheinlich. Genau, das ist richtig. Steht immer noch 0-0. Ist das schon zu Ende des Spiels? Müsste Halbzeit jetzt eigentlich sein. Ach so, das ist, wenn sie in der Mitte aufhören zu spielen, wa? Genau, das ist richtig, okay. Ja. Ja, dann ist es eine Halbzeit. Was hast du da getippt bei dem Spiel, bei unserem Tippspiel? Oh, habe ich das getippt? Naja, wirst du schon getippt haben, wenn du es ungefähr 600 Mal sagst, dass er tippen soll. Aber ich habe das selbst noch nicht getippt. Ja, dann. Das ist doch so eine Scheiße, ich raste aus. Das glaube ich dir sowieso nicht. Du bist so einer. Habe ich getippt. 2-2 habe ich da getippt. Ja, ich habe 1-2 für den VfB getippt und hab recht. Also, in diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Viel mehr Spaß gemacht als dir. Das will ich hoffen. Ich sag tschüss. Ich auch. Tschüssi.